Das könnt ihr scannen, dann seid ihr in der Gruppe drin und bekommt alle Informationen, wann wir was machen. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. Genau, vorab. Der Vortrag wird schon in der Form ablaufen, dass ich sozusagen einen Text vorlesen werde, weil jeder, der sich vielleicht mal mit dieser Thematik oder auch sozusagen der kritischen Theorie grundsätzlich beschäftigt hat, das ist ziemlich komplex an vielen Stellen und das ist für mich dann sozusagen auch eine Stütze. Aber wir haben hier so ganz tolle Karteikärtchen und anhand dieser Karteikärtchen werden wir dann sozusagen das nochmal zusammen durchgehen, um uns das nochmal besser veranschaulichen zu können quasi. Genau. Und vorab dann nochmal an euch als Frage, das war ja eine Veranstaltung, die sozusagen im Rahmen der POVI-O-Woche stattgefunden hat. Seid ihr denn größtenteils sozusagen POVI-O-Woche? Erstis? Alles Erstis. Okay. Wow, krass, okay. Super. Genau, nee. Mega cool. Das ist echt toll. Auf jeden Fall, genau, und da, es ist ein relativ hohes Niveau natürlich so, ne? Also so, falls ihr schon so ein bisschen Vorahnung habt, so kritische Theorie oder so, also so ein paar Sachen sind ein bisschen crazy, fragt auf jeden Fall zwischendrin nach, wir können es auch nochmal auseinandernehmen, so, ne? Also so die Begriffe und so. Genau, also wenn euch irgendwas komisch vorkommt, einfach reinreden, weil uns geht es darum, nicht euch komplett zu verwirren oder so, sondern halt tatsächlich, dass ihr so ein bisschen so eine rote Linie nachvollziehen könnt. Aber dass am Ende Fragen da sind, ist natürlich total klar und wir bearbeiten das, wie gesagt, dann auch im Lesekreis und sowas nach, falls ihr Bock habt, vorbeizukommen. Genau, also scheut euch nicht zu fragen. Okay, dann starten wir mal, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. Genau. Thülin hatte den Titel schon gesagt, Kritische Theorie, Marxismus nach dem Scheitern des Marxismus. Und ja, genau. Und als Ausgangspunkt dient uns sozusagen vor allem ein Text von Adorno, den werden wir nachher dann nochmal einbetten, wer Adorno überhaupt war und was mit diesem Text im Grunde auf sich hat. Und dieser Text heißt Marginalien zu Theorie und Praxis. So. Genau. Fangen wir erstmal an. Genau. Als Ausgangspunkt für die Diskussion dient uns heute ein besonderer Text von Adorno, der Marginalien zu Theorie und Praxis heißt. Diesen Text halte ich bzw. halten wir für besonders bedeutsam, weil er genau diesen im Titel angekündigten Umbruch in der Linken markiert. Nämlich, was ist Marxismus? Konkreter, was ist marxistische Praxis nach dem Scheitern der marxistischen Massenbewegung im 20. Jahrhundert? Der Text entsteht dabei vor einem besonderen Hintergrund, dem Aufkommen der neuen Linken, vielen wahrscheinlich besser bekannt unter dem Namen 68er-Generation. Aber bevor wir uns mit Adornos Anmerkungen zu den neuen Linken beschäftigen, sollten wir kurz klären, wer Adorno war, beziehungsweise unter welchen Bedingungen die kritische Theorie und das Institut für Sozialforschung entstanden ist. Sagt Institut für Sozialforschung euch was grob? So ein bisschen. Okay. Erstmal zu Adorno. Adorno ist 1903 in Frankfurt am Main geboren. Er wuchs in großbürgerlichen Verhältnissen in einer Familie von sogenannten assimilierten Juden auf. Er studierte in Wien, was zu jener Zeit ein Zentrum des intellektuellen Austauschs war und sozusagen auch vor allem Zentrum der Philosophie. Dort kam er unter anderem in den Vorlesungen von Karl Korsch und durch Bekanntschaft mit Georg Lukács in Kontakt mit dem Marxismus. Also die hatten auch so Sommerakademien, wo dann auch Adorno daran teilgenommen hat und das war dann sozusagen genau der Moment, in dem Adorno sozusagen vor allem sich durch den Marxismus oder dem Marxismus näher kam. Zurück in Frankfurt arbeitete er an seiner Habilitation und ab 31, also 1931, als Privatdozent für Philosophie. Dort beteiligte er sich am Institut für Sozialforschung. Zuerst nicht als offizieller Mitarbeiter des Instituts. Dieses Institut für Sozialforschung wurde 1923 somit nach dem Ersten Weltkrieg und der Krise und dem Scheitern der internationalen sozialistischen Bewegung ist das entstanden. Das Institut war somit ein Resultat dieses Scheiterns, was auch seit jeher zu den Schwerpunkten der Forschung des Instituts zählte. Seine Bedeutung erhielt das Institut dabei insbesondere ab 1931 nach der Übernahme der Institutsleitung durch Max Horkheimer. um eine umfassende Perspektive auf diese Bedingungen der Krise des Marxismus und dem sich im Aufwind befindlichen Faschismus zu gewinnen, förderte er das, was wir heute unter eine interdisziplinäre Perspektive sozusagen meinen. Das ist, ne, heute kennen wir das immer irgendwie, ah ja, man braucht irgendwie eine interdisziplinäre Perspektive. Die haben damit im Grunde schon in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angefangen und haben etwas geschaffen, das es so im Grunde bis heute nicht mehr gibt. Nämlich eine Synthese herzustellen aus Philosophie, Soziologie, Geschichte, Psychologie, Volkswirtschaftslehre. Im Grunde das alles sozusagen zusammenzudenken und dadurch auch zu begreifen, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist, aber warum auch der Marxismus sozusagen gescheitert ist. Aber was das Scheitern ist, da kommen wir dann noch gleich drauf. Ab 1932 erschien die Zeitschrift für Sozialforschung, in denen die Analysen und Perspektiven des Instituts, also unter anderem auch Max Horkheimer, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse und Adorno, ihre Ansichten und ihre Theorien darlegten. Aufgrund des Erstarken des Faschismus verlegte das Institut zunächst ihr Stiftungsvermögen ab 1931 in die Niederlande, dann in die Schweiz und schließlich nach New York und Los Angeles. Zu ihren wichtigsten Werken in dieser Zeit zählen unter anderem die von Horkheimer und Adorno gemeinsam verfasste Schrift »Dialektik der Aufklärung« und Studien zur autoritären Persönlichkeit, die später und ich würde sagen bis heute nachhaltig die Linke geprägt haben. Also gerade auch insbesondere Dialektik der Aufklärung und die Denkbewegung, die sie da drin aufmachen. Genau. Anfang der 1950er Jahre kehrten einige der Institutsmitglieder in das neu gegründete Institut nach Deutschland zurück. Dazu gehörten unter anderem Horkheimer, der das Institut halt vorher schon geleitet hatte, Pollock und eben auch Adorno. Wichtige Arbeiten waren vor allem ihre Forschung durch Gruppendiskussionen im Nachkriegsdeutschland. Also da gehören sie tatsächlich auch zu Pionieren. Also die haben so Gruppendiskussionen gemacht, wo sie sozusagen durch bestimmte Diskussionsmethoden im Grunde sozusagen Inhalte aus den DiskussionsteilnehmerInnen rausgekitzelt haben, die sie sonst nicht offen geäußert hätten. So, und das ist ganz spannend, das wird in Frankfurt bis heute noch ausgewertet, diese Diskussionsprotokolle von ihnen. Genau. Und da ging es dann vor allem halt um die junge Demokratie im Nachkriegsdeutschland, der Shoah und der weit verbreiteten Schuldabwehr. Genau. Aber an dieser Stelle wollen wir erstmal nicht weiter sozusagen in die Historie des Instituts einsteigen, sondern uns mit der Kritik Adornos an der Neuen Linken beschäftigen, von denen wir glauben, dass sie auch heute noch so Anhaltspunkte für uns geben, das Verhältnis von Theorie und Praxis zu reflektieren. Adorno schrieb den Text »Marginalien zu Theorie und Praxis« vor dem Hintergrund seiner Distanz zur Praxis der Neuen Linken und deren Kritik an seiner Distanz. Weil man muss sich einfach vorstellen, das ist nochmal wichtig, um das einzubetten, Adorno, der sozusagen mit Horkheimer und Pollock zurück nach Deutschland gekommen ist, das Institut wieder neu aufgebaut hat, das waren für diese Menschen, also diese neuen Linken, die entstanden sind, die 68er, waren ganz stark von denen sozusagen inspiriert. So, ne? Die sind in deren Vorlesungen gegangen, die haben von denen gelernt. Und jetzt gibt es sozusagen dieses Aufbegehren der Studierenden, und unter anderem Adorno distanziert sich von dieser Praxis ganz stark. Und das löst natürlich dann auch etwas aus. So. Genau. Also, ne? Kritik an seiner Distanz. Nicht weniger ausschlaggebend für den Text mag die Kritik seines langjährigen Freundes und Weggefährten Herbert Marcuse gewesen sein. Dieser hatte ihn dafür kritisiert, dass die Institutsdirektion, also Horkheimer und Adorno, am 31.01.1969 die Besetzung des Instituts durch Studierende unter der Führung von Hans-Jürgen Krahl, das war sozusagen auch einer der führenden Denker sozusagen der 68er-Bewegung, durch die Polizei auflösen ließ. So, ne? Also die Studierenden haben das Institut besetzt und Adorno und Horkheimer haben sozusagen versucht, sie sozusagen zu sagen, dass sie gehen sollen, haben sie nicht gemacht und das wurde dann von der Polizei aufgelöst. Da stellt sich also die Frage, wieso standen Teile des Instituts, auch Adorno, gerade jener Bewegung und ihrer Praxis distanziert gegenüber, die sie maßgeblich durch ihre Arbeit beeinflusst haben. Um das zu verstehen, wollen wir uns der Thematik durch folgende drei Schritte nähern. Erstens, was ist nach Adorno das Verhältnis von Praxis und Arbeit? Weil das ist wichtig, sozusagen auch in dem Text ein wichtiges Ding, um es quasi einordnen zu können. Zweitens, in welchem Verhältnis steht Theorie und Praxis zueinander? Und drittens dann, was ist Adornos Kritik an der Praxis der Neuen Linken? Versuchen wir uns also zunächst der Frage zu nähern, was nach Adorno eigentlich Praxis ist. Und Praxis ist laut Adorno entstanden aus Arbeit. Deshalb ist es wichtig auszuführen, was er in dem Text mit Arbeit bezeichnet. Dazu ein Zitat aus dem besagten Text, das ich im Folgenden einordnen will, weil es erstmal nicht leicht verständlich, aber wir nähern uns dem. Genau, Zitat Adorno. Praxis ist entstanden aus der Arbeit. Zu ihrem Begriff gelangt sie als Arbeit nicht länger bloß, das Leben direkt reproduziert, sondern dessen Bedingungen produzieren wollte. Das stieß zusammen mit dem nun einmal vorhandenen Bedingungen. Ihre Abkunft von Arbeit lastet schwer auf aller Praxis. Bis heute begleitet sie das Moment von Unfreiheit, das sie mitschleppt, dass man einst wieder das Lustprinzip agieren musste, um der Selbsterhaltung willen, obwohl doch die auf ein Minimum reduzierte Arbeit nicht länger mit Verzicht gekoppelt sein brauchte. Auch, dass die Sehnsucht nach Freiheit der Aversion gegen Praxis eng verwandt ist, verdrängt die gegenwärtige Aktionismus. Praxis war der Reflex auf Lebensnot. Das entstellt sie noch, wo sie die Lebensnot abschaffen will. Zugegeben, das Zitat ist wirklich sehr sperrig und am liebsten hätten wir euch das mal ausgedruckt mitgebracht, aber im Lesekreis sozusagen können wir das dann auch nochmal gemeinsam lesen. Genau. Aber eigentlich drückt es etwas aus, das uns allen bekannt sein dürfte. Arbeit und damit auch Praxis ist anstrengend. Das hat seinen Grund. Arbeit hat laut Adorno seinen Ursprung in dem Moment, in dem die Menschheit nicht jedes seiner Bedürfnisse unmittelbar befriedigt, sondern sie verschiebt und Handlungen vollführt, die es ermöglichen, die Bedürfnisse in Zukunft mit weniger Arbeit zu befriedigen. Also beispielsweise ganz simpel runtergebrochen und das wird dem absolut nicht gerecht, aber statt jetzt irgendwie, ich habe den Impuls, ich habe Hunger, ich nehme jetzt den Apfel und esse den Apfel. Damit ist dieser Hunger für einen Moment gestillt. Was sozusagen Arbeit dann unterscheidet von dieser Affekthandlung, den Apfel zu nehmen und zu essen, ist, den Apfel zu nehmen, die Kerne zu pflanzen, zu gießen, am Ende dann sozusagen ganz viele Äpfelbäume zu haben. Damit habe ich die Bedingungen meiner Reproduktion geändert. Statt sozusagen etwas direkt zu befriedigen, umforme ich die Natur da draußen und verändere die Bedingungen, die es mir ermöglichen dann, ich muss nicht mehr ständig irgendwo Apfelbäume suchen, sondern habe einen eigenen Apfelbaumwald, der mich sozusagen ernährt. Genau, der Mensch musste also, um sich von der Natur und ihrem unmittelbaren Zwang zu lösen, seine eigenen Triebregungen unterdrücken und somit langfristig modifizieren. Aber genau hier drin steckt auch das Unbehagen gegen die Arbeit. Sie erfordert Triebverzicht und ist somit gegen das Lustprinzip gerichtet. Also damit wir das überhaupt machen können, das ist wie mit allem irgendwie, dass wir uns vorstellen können, muss ich erstmal einen bestimmten Impuls sozusagen zur Seite legen, um darüber hinausgehen zu können. Aber das ist ja auch irgendwie mit Unlust verbunden. Also, keine Ahnung, ihr studiert, das wird an vielen Stellen, ihr seid jetzt im ersten Semester, das ist eine tolle Erfahrung und es wird an vielen Stellen so sein, dass ihr einfach gar keinen Bock mehr haben werdet. Aber ihr müsst einen bestimmten Prozess durchlaufen, sozusagen, um dann etwas anderes damit machen zu können. Also auch Lernen ist so ein Prozess. So. Und ihr müsst ganz viele Dinge, die ihr lieber tun wollt, werdet ihr verzichten müssen, für einen Moment zumindest. Also, dann, keine Ahnung, eine Netflix-Serie zu gucken, ist manchmal spannender, als irgendeinen sperrigen Text zu lesen. Genau. Also, das heißt, die Umformung der äußeren Natur, die uns ermöglicht, ihr unseren Willen aufzudrücken, statt von ihr unterworfen zu sein, war in der Geschichte der Menschheit stets mit dem Makel behaftet, dass es einen Preis hatte, den Verzicht. Zivilisationshistorisch mag das sogar stimmen. Ich glaube, die meisten von uns können sich ganz gut vorstellen, wie anstrengend es gewesen sein muss, Felder zu pflegen, die Nutztiere zu versorgen, ohne die heutigen modernen technischen Instrumente. Aber es hat auch in all dem Verzicht den Vorteil, dass seit diesem Moment die Menschen durch eine fortschreitende Arbeitsteilung immer produktiver wurden und dadurch weniger menschliche Arbeitskraft brauchten, um große Menschenmassen zu versorgen, was die Grundlage der Zivilisation bildet. Ja, normalerweise irgendwie, wenn ich ein Feld mit meinen bloßen Händen umgraben will, werde ich sehr viel Arbeitskraft brauchen. Aber in dem Moment sozusagen, wo ich die Bedingungen ändere, also ein Pflugschar potenziert das Ganze schon um ein Hundertfaches und moderne Maschinen brauchen tatsächlich weit weniger Menschen als sozusagen vor 200, 300, 400 Jahren oder auch vor 100 Jahren. Also genau hier ist die Krux. In dem Zitat spricht Adorno genau diesen historisch neuen und für den Marxismus entscheidenden Punkt an, wenn er sagt, ich zitiere nochmal, obwohl doch die auf ein Minimum reduzierte Arbeit nicht länger mit Verzicht gekoppelt zu sein bräuchte. Das ist etwas historisch sehr Neues, dass der Mensch imstande ist, die Prozesse der Natur nicht nur zu imitieren und sich zunutze zu machen, sondern sie bei weitem zu übersteigen. Aber genau hier tut sich somit auch ein Widerspruch auf. Mit den Mitteln der Aufklärung und der industriellen Revolution sind also jene technischen Möglichkeiten gegeben, die zur Reproduktion der Menschen notwendige, mühevolle Arbeit auf ein minimales Maß zu reduzieren. Wieso ist das aber nicht so? Wieso arbeiten wir nicht in demselben Maße weniger, indem die Produktivität sich durch die technischen Instrumente potenzieren? Also kurz gesagt, im Grunde müsste man noch sagen, je produktiver ein Mensch durch die Zuhilfenahme von Maschinen ist, um sein Leben zu reproduzieren, müsste doch eigentlich das Verhältnis der Arbeitszeit, die wir investieren müssen, um das zu erhalten, sinken. Aber genau das trifft nicht ein. Natürlich lässt sich diese vielschichtige Frage nicht abschließend in einem so kurzen Input klären. Dennoch, ein Moment hierbei ist für Adorno bzw. den Marxismus grundsätzlich zentral. Die bürgerliche Gesellschaft in Krise, der Kapitalismus. Ein wichtiges Moment im Kapitalismus ist die Verkehrung von Mitteln und Zwecken. Ausgangspunkt für diese Verkehrung ist das, was die kritische Theorie mit instrumenteller Vernunft bezeichnet. Es würde zu weit führen, den Abriss dieser ganzen Zivilisationsgeschichte nachzuzeichnen, die zur Herausbildung dieser verkümmerten Vernunft geführt hat. Aber wir wollen hier nur darstellen, in welchem Verhältnis Zwecke und Mittel zueinander stehen und wieso trotz steigender Produktivität nicht die Arbeitszeit reduziert und der gesamtgesellschaftliche Wohlstand gleichmäßig verteilt wird. Dazu ein ganz kurzer Exkurs sozusagen. Der Vernunft des Menschen ist, so zumindest von den Aufklärern der europäischen Geschichte bestimmt, inhärent, dass es die Fähigkeit besitzt, in seiner Auseinandersetzung mit der Welt, also Arbeit im weitesten Sinne, Mittel einzusetzen, dass sie bestimmte Zwecke erfüllen. Beispielsweise, ich will von den Feldfrüchten leben, um meine Bedürfnisse besser befriedigen zu können und mich zu reproduzieren. Also muss ich Mittel wählen, die dem sozusagen adäquat sind. Also wenn ich jetzt das Feld anzünden würde, würde jeder von uns sofort verstehen, das ist auf jeden Fall nicht vernünftig, einfach so das Feld, das nicht abgeerntet ist, anzuzünden. Das heißt, wir alle haben sofort sozusagen Verständnis davon, dass das nicht vernünftig ist. Sondern sozusagen vernünftig wäre es, die nützlichen Pflanzen und Sträucher zu pflegen, zu gießen, zu düngen und so weiter. In der Menschheitsgeschichte läuft dann aber laut Adorno und Horkheimer etwas ab, das sich unter kapitalistischen Bedingungen in seiner vollen Brutalität entfaltet. Die bereits erwähnte Trennung und Verkehrung von Zweck-Mittel-Relationen. Arbeit dient, wie wir schon besprochen haben, eigentlich der Reduzierung der Mühsal und der Versorgung von immer größeren Menschengruppen, indem wir Abstand nehmen von der unmittelbaren Triebbefriedigung und somit die Bedingungen der Arbeit verändern. Also Felder anlegen, Flüsse begradigen, ne, die Welt sozusagen umformen, Werkzeuge bauen, Instrumente nutzen. Dabei können wir aber auch andere Menschen zu diesem Repertoire an Instrumenten degradiert werden, die ja eigentlich nicht bloße Werkzeuge sind für die Zwecke anderer Menschen. Horkheimer drückt das in seinem Buch Kritik der instrumentellen Vernunft. Diese Herrschaft über die Natur, auf den Menschen umschlägt, folgendermaßen aus. Der Mensch teilt im Prozess der Emanzipation das Schicksal seiner übrigen Welt. Naturbeherrschung schließt Menschenbeherrschung mit ein. Unter den Bedingungen der instrumentellen Vernunft degradierten Vernunft ist dies dann nur noch ein Instrument, das sich nicht mehr um vernünftige Ziele schert, sondern beschränkt es auf die Auswahl tauglicher Mittel zur Umsetzung beliebiger Ziele. Der einzelne Mensch teilt dabei das Schicksal aller anderen Objekte der uns umgebenden Natur, wie Bäume zu Holz werden, Wissen zu Ackerflächen, Wiesen zu Ackerflächen, Menschen werden dabei zu reiner Arbeitskraft. Der Mensch wird somit zum Mittel und hat sich zum Selbsterhalt anzupassen. Diese Anpassungsleistung des Menschen im Kapitalismus geschieht ohne einen erkennbaren Zweck, das über die Ideale der Industriegesellschaft hinausgeht. Also beispielsweise nicht für ein besseres Leben für die gesamte Menschengattung. So wird die Selbst- und Fremdbeherrschung, die Herrschaft über innere und äußere Natur, nicht aus der materiellen Notwendigkeit heraus praktiziert, sondern durch die Verkehrung von Mitteln und Zwecken. Nochmal ein kurzes Zitat von Horkheimer. Die vollständige Transformation der Welt in eine Welt, die mehr eine von Mitteln als von Zwecken, ist selbst die Folge der historischen Entwicklung der Produktionsmethoden. Indem die materielle Produktion und soziale Organisation komplizierter und verdinglichter wurden, wird es immer schwieriger, die Mittel als solche zu erkennen, da sie die Erscheinungen autonomer Wesenheiten annehmen. Zitat Ende. Der zentrale Punkt hierbei ist, dass sich in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft der Zweck der Arbeit gewandelt hat. Statt dass die Arbeit den Zweck hat, den Menschen von der Mühsal der Reproduktion zu befreien, ist der Zweck der Arbeit im Kapitalismus die Vermehrung des Kapitals. So wie die Ware von Unternehmen nicht in erster Linie produziert werden, um Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um mehr Kapital zu generieren, verhält es sich auch hier. Das Kapital, also Arbeitskraft, Maschinen, Geldmittel und so weiter, welches Mittel sein sollten, ist zum Zweck geworden. Und der Mensch, welcher der Zweck an sich ist, wurde im Prozess zum Mittel degradiert. Ist das ein bisschen klar geworden, sozusagen dieses Verhältnis von Mittel und Zwecken? Also eigentlich müsste man ja sagen, Menschen arbeiten, um leben zu können, um besser leben zu können und vielleicht sogar sozusagen ihre Bedingungen so zu verändern, dass sie weniger arbeiten müssen, um mehr zu haben. Das ist unser sozusagen der Sinn im Zivilisationsprozess. Jetzt ist aber natürlich das Verhältnis und deswegen die Ähnlichkeit zur Ware. Eine Firma produziert nicht in erster Linie, weil sie sozusagen, keine Ahnung, sich denkt, ach ja, das ist irgendwie was ganz Tolles und deswegen produziere ich das, sondern Waren werden produziert, damit Unternehmen Kapital akkumulieren können. Das ist der Sinn einer Ware. Es wird direkt für den Markt produziert. So. Und hier kommt es sozusagen zu einem Prozess, in der Herausbildung sozusagen, in der Krise der bürgerlichen Gesellschaft kommt es zu einem Prozess, in dem sozusagen das vertauscht wird. Menschen werden zu einem Mittel degradiert im Grunde. Also sie sind, ne, ich finde das immer ausdrücklich dann gut dargestellt in dem Begriff Human Resources. So. Und auf der anderen Seite quasi ist der Zweck, menschliche Arbeitskraft einzusetzen, um Kapital zu generieren. Genau. Halten wir... Ja. Ich würde nochmal auf diesen Begriff der Arbeit, also was hat sich eigentlich verändert sozusagen so, ne, zur bürgerlichen Gesellschaft. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt zu verstehen. Also was sich halt herausbildet sozusagen in bürgerlicher Gesellschaft, also warum wir hier schreiben, ne, Kapitalismus ist bürgerliche Gesellschaft in Krise. Warum ist es in Krise, die bürgerliche Gesellschaft? Was der Ausgangspunkt bürgerlicher Gesellschaft war, ein bestimmtes Austauschverhältnis, in dem Menschen zueinander stehen. Also wie stehen wir im Verhältnis zueinander? Und das wirklich Progressive, jetzt im Gegensatz zum Feudalismus, also zu der Zeit vorher, ist der Punkt der freien Arbeit. Ne? Also wenn ihr kennt bestimmt auch aus dem Schichtsunterricht, der Feudalismus, was man da noch kennt, ist die Leibeigenschaft. Also der Bauer, die Bäuerin hat nicht sich selbst gehört, sondern gehörte einem Feudalherren. Und das bedeutet also, er war unfrei. Und auch die Arbeit, die er geleistet hat, war auch unfrei, weil er hat nämlich den Acker eines fremden Feudalherren beackert. So. Und alles, was er erwirtschaftet hat auf diesem Acker, konnte sich der Feudalherr, je nachdem wie er lustig war, wie er Lust hatte, sich die Produkte einfach aneignen. Und der Punkt ist sozusagen, irgendwann wird so verstanden, dass diese unfreie Arbeit, die der Bauer leistet, ihn nicht gerade dazu motiviert, den Acker so fruchtbar wie möglich zu beackern, weil alles, was er an Mehrarbeit reinsteckt, kann halt sein, dass der Feudalherr sich das einfach nimmt, weil es gehört ja dem Feudalherren, dieses Land, was der Bauer bewirtschaftet. So. Und von daher ist die Idee der freien Arbeit etwas revolutionär Neues. Und das ist das, was bürgerliche Gesellschaft auszeichnet. Eigentum. Ja? Also heute kennt ihr vielleicht so ein bisschen so, ne, Privateigentum oder so, wird oft kritisiert, so, ist irgendwie voll das Übel, dass man anpacken muss und irgendwie wegmachen muss. Aber der Punkt ist, sozusagen in der Entwicklung vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft ist diese Kategorie des Eigentums eine total fortschrittliche Kategorie. In dem Sinne, dass mit Eigentum impliziert ist, der Bauer gehört sich selbst und seine Arbeit gehört auch ihm selbst. Die Arbeitserzeugnisse, die er produziert, gehören auch ihm. Er kann sich das aneignen und kann nicht einfach dem entrissen werden durch den Feudalherren. Und so langsam, weil auch die Feudalherren irgendwann so checken und auch der König und so, die checken irgendwann, es ist viel produktiver, wenn ich also die Leibeigenschaft sozusagen aufhebe und den Bauern sich selbst überlasse und seiner Kreativität freien Lauf lasse, wie er jetzt das Feld so bewirtschaftet, dass es möglichst produktiv ist. So. Der Bauer hat viel mehr Motivation sozusagen, das Feld so zu bewirtschaften, dass er ein Mehrprodukt rausbekommt, weil es ihm dann gehört. Und diese Waren sozusagen oder diese Produkte, diese Erzeugnisse, kann er dann auf dem freien Markt tauschen mit anderen Manufakturwaren oder sowas, was ja auch in der Zeit dann so entsteht. So, ne? Und das treibt ihn natürlich viel mehr an, als wenn er immer Angst davor hätte, dass es ihm sowieso interessieren würde. Also warum sollte er dann mehr arbeiten? So. Und von daher ist so diese Kategorie des Eigentums eine fortschrittliche Kategorie in dieser Zeit. So, und was sozusagen darin erkannt wird, ist, wenn alle frei sind, ja, sich selbst gehören und ihre Arbeitserzeugnisse sich selbst aneignen können, um sie zu tauschen, das war so ein bisschen die verrückte Idee sozusagen, oder eine neue Idee war, dass es dadurch sozusagen global gesehen alle Menschen irgendwie miteinander ihre Arbeitskraft sozusagen oder die Erzeugnisse ihrer Arbeitskraft miteinander austauschen können. Also das war die Idee einer globalen Handelsgesellschaft und die Hoffnung dahinter war, dass alle reich werden sozusagen. Also sozusagen der Maßstab, der da dominant geworden ist sozusagen oder als was Freiheitliches gesehen wurde, war eben freie Arbeit, die frei getauscht werden kann auf dem Markt. So. Und Arbeit war das, was Wert geschaffen hat, was Waren geschaffen hat. So. Und das war, genau, das war halt etwas Neues sozusagen. Ja? Und von daher haben wir auch im Lesekreis, Adam Smith lesen wir da zum Beispiel, der hat halt im Prinzip, seine Idee war, okay, man sollte die Arbeitszeit als Wertmaßstab nehmen, weil das war das, was Reichtum in der Gesellschaft geschaffen hat. So. Das war die Forderung. Und seine Vorstellung war, die Löhne steigen sozusagen, also durch die Arbeitszeit, die investiert wird. Das wird ja entlohnt, diese Arbeitszeit. Und die Arbeit wird immer produktiver, die Arbeit wird wertvoller, die Arbeitszeit wird wertvoller. Und die Adam Smiths Vorstellung war, umso wertvoller die Arbeitszeit wird, desto höher steigen die Löhne. Das heißt also, das, was investiert wird in die Gesellschaft, fließt auch wieder zurück in die Gesellschaft. Ja? Also, ich investiere Arbeit, tausche das aus mit der Gesellschaft und das kommt dann sozusagen auch wieder bei mir zurück. So, das ist sozusagen die Dynamik, die sich vorgestellt wurde. Ne? Also sozusagen, man hatte das Mittel der Arbeit, der Produktion zum Zwecke des Menschen und der Freiheit des Menschen. Das war die Idee. Und dann kommt dazwischen sozusagen, also durch diese ganze, ihr müsst euch vorstellen, ne, Manufakturwesen kommt in Gange durch diese freie Arbeit und den freien Tausch. Die Acker werden sozusagen durch die Bedürfnisse der Manufaktur, wird natürlich auch oder steigt der Bedarf nach Rohstoffen vom Acker. Das heißt also, auch der Ackerbau wird produktiver. So, es gibt Handel global. Ja? Das heißt also, auch der globale Handel treibt an, dass das Manufakturwesen sich weiterentwickelt, und das Manufakturwesen treibt an, dass auch der Ackerbau sich weiterentwickelt und sozusagen genau technologisch fortschrittlicher wird, damit man sich gegenseitig besser beliefern kann sozusagen. So, das heißt, diese ganzen Prozesse gehen, sind in Gang, und wie Marx es dann auch später nennt, ist im Prinzip, das sind die, ist die Entwicklung der industriellen Produktivkräfte oder der Produktivkräfte erstmal sozusagen. Und wenn ihr euch vorstellt, die Manufaktur, das war ja auch geprägt durch Arbeitsteilung, das heißt also, der Arbeitsprozess wurde in mehrere Schritte aufgeteilt, und die Idee dahinter war, damit macht man im Prinzip die Arbeit effektiver. Statt dass ich sozusagen irgendwie hierhin und dahin rennen muss, um bestimmte Arbeitsschritte zu vollziehen in diesem Prozess, habe ich jetzt unterschiedliche Abteilungen, die in der Manufaktur miteinander kooperieren, arbeitsteilig arbeiten. Und sozusagen kann man sich auch gut vorstellen, man hat dann immer weiter überlegt, sozusagen, was gibt es für gute Ideen, um diese Schritte im Arbeitsprozess noch effektiver zu machen. So. Und sag ich mal, durch diese Produktivkraftentwicklung haben wir irgendwann eben die industrielle Produktion, industrielle Revolution. Das heißt also die Erfindung von Maschinen, die dann halt im Prinzip eigentlich die Produktion ultimativ effektiv und effizient machen. Und der Punkt ist sozusagen, so dieses bürgerliche Austauschverhältnis, was halt im Prinzip bürgerliche Gesellschaft ausgemacht hat, ist in die Krise geraten. Weil statt dass eben Maschinen, wie Isi das gerade ausgeführt hatte, dass sie im Prinzip die Arbeit erleichtern, passiert das Gegenteil. Ne? Also der Arbeitstag intensiviert sich, es gibt Arbeitslosigkeit, Maschinen scheinen die Menschen zu verdrängen und in Arbeitslosigkeit zu werfen, was damals wirklich Hunger und Tod bedeutete. Ja, also die Leute wollten ihre Arbeitskraft verkaufen, um überleben zu können. Da kommt so, genau, und ja. Ja, und da setzt sie wieder ein. Aber genau, sozusagen nochmal so das Prinzip, so Arbeit war was Fortschrittliches, und das wird aber sozusagen abgelöst sozusagen, aber eben nicht im Sinne oder für den Zweck des Menschen, sondern diese Logik kehrt sich im Prinzip um. Okay. Okay. Also bevor wir zu diesem Punkt gleich nochmal da wieder ansetzen, nochmal ganz kurz das zusammengefasst. Das heißt, jede Praxis ist eine Form von Arbeit, in dem Sinne, dass es ihr darum geht, die Bedingungen zu verändern, dass sie sich reduziert und im besten Fall abschafft. Wir können uns das alle darunter sozusagen, dachte ich mir, vielleicht bildlich vorstellen können, wenn ihr antifaschistisch, rassismuskritisch, feministisch oder so unterwegs seid, dann geht es in der Praxis ja auch darum, dass die Bedingungen so zu verändern, dass das, wogegen ihr euch engagiert, nicht mehr da ist. Dann kann man das auch lassen. So, also das ist sozusagen so ein bisschen, ne? Das heißt, Praxis zielt auch immer dahin. Zweitens, Menschen haben in ihrem Zivilisationsprozess dasselbe Schicksal erlitten wie der Rest der Natur. Sie mussten einerseits sich und ihre innere Natur unterwerfen, um sich von dem Naturzwang hin zur Freiheit zu lösen. Andererseits wurden sie auch füreinander zum Mittel. Das ist an sich gar kein Problem. Also, dass Menschen füreinander Mittel sind, ist ja gar kein Problem. Wir alle brauchen uns gegenseitig. Also eine Gesellschaft braucht Menschen, die miteinander interagieren, und eine Produktion braucht auch Menschen, die miteinander interagieren. Das Problem dabei ist genau das, was Thulin sozusagen gerade nochmal auf den Punkt gebracht hat, dieses zum bloßen Mittel werden und zum degradiert werden, und dass diese Verkehrung kommt, dass der Mensch eben nicht Selbstzweck ist im Grunde in diesem Prozess. Drittens, unter den Bedingungen der in die Krise geratenen bürgerlichen Gesellschaft, durch die bisher unbekannte Potenzierung der Produktivität im Kapitalismus, wird das Limit bzw. die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft fassbar. Statt dass die ArbeiterInnen bzw. die Menschheit im Allgemeinen sich daran erfreuen könnte, dass die Produktivität steigt und sie potenziell weniger mühevolle Arbeit leisten müssen, haben die meisten Menschen existenzielle Angst vor Jobverlust. Aber was das bedeutet, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und viertens, als letztes nochmal das Verhältnis von Mitteln und Zwecken. Wenn Zwecke und Mittel so weit auseinanderfallen, also dass sie, wie wir sozusagen schon besprochen haben, sich diese Widersprüche auftun, dann herrscht Anarchie. Das heißt, nicht eine von Herrschaft befreite Gesellschaft, sondern im Gegenteil, dass eine herrschaftsförmige Gesellschaft blind von jedem reproduziert wird, der an dieser Gesellschaft teilhat. Der Zweck der Aufklärung, bei, unter anderem bei Kant, war, der ja auch dann gesagt hat, sozusagen, die Aufklärung ist, dass die Menschen sich aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien und ein besseres Leben sozusagen für alle da drin finden. Im aktuellen Zustand kann man, glaube ich, aber jedoch klar sagen, dass die Aufklärung unvollendet geblieben ist. Also den Weg zur Freiheit sozusagen, die Aufklärung war. Aber die Mittel, die technologischen Instrumente, die in diesem Aufklärungsprozess entstanden sind, zur effektiven Nutzung der Natur und des Menschen, die hatten durchschlagenden Erfolg. Okay, gibt es also eine Praxis, die uns aus dieser Misere befreien kann, in die sozusagen die Menschheit sich manövriert hat? Für Marxistinnen konnte diese Befreiung nur von und durch dem Proletariat durchgeführt werden. Nicht, weil diese per se die besseren Menschen sind, sondern weil sie eine bestimmte Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Dass sie einerseits die Gesellschaft insbesondere auch durch die neuen technischen Instrumente verwalten, produzieren und reproduzieren, andererseits stehen sie aber auch in Konkurrenz zu den Instrumenten, also den Maschinen, die sie bedienen. Konkret heißt das, sie müssen fürchten, von Maschinen ersetzt zu werden. Hier wird hier sehen wir den Widerspruch sehr deutlich, in dem sich das Proletariat befindet. Jetzt ist das hier verrutscht, sorry. Genau. Sie sind durch die Zuhilfenahme der Maschinen die Grundlage der Reproduktion der Gesellschaft. Ne? Also ohne, wenn wir sozusagen, ne, ohne Menschen, die in Fabriken arbeiten, auf Feldern arbeiten und so weiter, könnten wir uns nicht reproduzieren. Und sozusagen arbeiten mit daran an einem Prozess sozusagen durch die Plackerei der Arbeit zu minimieren könnte. Sie haben aber im Kapitalismus zugleich das Interesse, ihre Arbeitskraft zum Selbsterhalt zu verkaufen. Fast jeder kennt es. Zu arbeiten ist, zumindest in den meisten Fällen, eher unangenehm. Seine Arbeitskraft aber nicht verkaufen zu können, infolgedessen nicht Miete zahlen zu können, nicht einkaufen zu gehen, bedeutet für die meisten Lohnabhängigen etwas viel Schlimmeres. Dieser Widerspruch hat nicht bloß in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen geführt, wie bei der Maschinenstürmerei. Das war eine Protestbewegung im 19. Jahrhundert, sozusagen in dem Prozess, den Thulin schon erzählt hat, dass zum Beispiel so Menschen, die normalerweise von der Weberei oder so gelebt haben, dann losgegangen sind und moderne Webmaschinen zerschlagen haben, weil die natürlich um ihre Lebensgrundlage gefürchtet haben von diesen neuen technischen Instrumenten. Aber wir kennen sozusagen, diese Prozesse finden auch heute noch statt. So zum Beispiel der Betriebsrat oder IG Metall, die irgendwie versuchen, bei VW Arbeitsplätze zu erhalten, obwohl sozusagen eine automatisierte Produktion schon da ist in vielen Fällen. So, ne? Oder Hafenarbeiter in Hamburg, da waren gerade Hafenstreiks. Da geht es nicht nur darum, dass sie mehr Löhne wollen, sondern auch, dass ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben, weil es deutlich modernere Häfen gibt, die viel weniger menschliche Arbeitskraft brauchen. Und genauso sozusagen bei Sachen, die wir uns vorstellen können, die wahrscheinlich in sehr naher Zukunft auf uns zukommen, selbstfahrende LKWs, Lieferketten und. So. Das heißt, da merkt man schon diesen Widerspruch, in dem man sich befindet sozusagen. Ne? Also die Arbeiter haben dabei sozusagen das Interesse, mehr Geld für ihre Arbeitskraft sozusagen zu erhalten. Gleichzeitig partizipieren sie durch ihre Arbeit an technischen und damit dem kapitalistischen Fortschritt, welche die Maschinen hervorbringt, die ihre Arbeit überflüssig macht. Darin zeigt sich auch ganz gut die reale Beschränkung des rein gewerkschaftlichen Kampfes. Denn bereits unter anderem Rosa Luxemburg, aber auch Lenin haben das trade-unionistische Bewusstsein kritisiert. ArbeiterInnen können sozusagen durch den gewerkschaftlichen Kampf zwar ihr berechtigtes Interesse, also die Realisierung des realen Gegenwerts ihrer Arbeit, auch mit einigem Erfolg sozusagen verfolgen, aber dieser Kampf löst sie nicht aus dem Widerspruch, dass ihre Arbeitskraft zunehmend für die Produktion an Bedeutung und somit an Wert verliert. Also sozusagen, um sich diese Denkbewegung nochmal kurz zu vergegenwärtigen, eigentlich könnten wir doch sagen, wie geil, wir müssen weniger arbeiten, die Produktion kann von Maschinen übernommen werden, haben sehr viele Menschen berechtigt existenzielle Angst davon, dass sie ersetzt werden. Also eigentlich ein verrücktes Verhältnis, oder? Genau. Genau, und sozusagen Gewerkschaften... Kann ich ganz ja. Genau, also sozusagen, so, was Sie gerade auch gesagt haben, von sozusagen mit dem Auftritt der industriellen Revolution und von Maschinen und so weiter und so fort, wird halt klar, eine Maschine ist ja viel, viel effizienter als das menschliche Arbeit. Also was eine Maschine in einer Stunde produziert, ist nicht vergleichbar mit dem, was ein Mensch in einer Stunde produziert. So, ne? Das heißt also, was die objektive Tendenz ist, was passiert ist, dass die menschliche Arbeitskraft immer wertloser wird. So, ne? Und ich meine, deshalb kommt es auch zu Entlassungen und so weiter und so fort. Es wird überflüssig so. Ne? Und der Punkt ist sozusagen, in dem Moment, wo wir darum kämpfen, Arbeitsplätze zu erhalten, bedeutet das eigentlich sozusagen an diesem gesellschaftlichen Verhältnis festzuhalten. Und was ist dieses gesellschaftliche Verhältnis? Das gesellschaftliche Verhältnis ist, dass wir im Austausch miteinander stehen sozusagen und dabei in diesem Austausch als Maßstab unsere Arbeitszeit nehmen, die aber eigentlich überflüssig geworden ist oder weniger wert geworden ist durch die industrielle Revolution. So. Das heißt also, wir halten an einem Verhältnis fest, was veraltet ist. Also das war zu einem bestimmten Moment in der Geschichte, war das sehr fortschrittlich, hat viel sozusagen gebracht, so, ne? Hat die Gesellschaft auch irgendwo reicher gemacht, so, ne? Aber mit der industriellen Revolution ist es ein altes Verhältnis geworden und indem man sozusagen an diesem Verhältnis festhält, reproduziert man eigentlich das eigene Elend irgendwo. Genau, und das ist sozusagen auch die Limitierung im rein gewerkschaftlichen Kampf. Also man bleibt in diesem Verhältnis. Diese Auseinandersetzung sozusagen zwischen Theorie, die versucht, die Praxis über sich hinauszutreiben und der Praxis, die versucht ist, im Angesicht des Elends das letztendliche Ziel der Befreiung durch Reform aus den Augen zu verlieren, ist nicht neu. Also das heißt, ne, sozusagen, man ist immer wieder gewillt, in bloß diesem Moment sozusagen, also wir wollen höhere Löhne im gewerkschaftlichen Kampf, da drin stehen zu bleiben. So, ne? Statt darüber hinauszugehen und zu gucken, okay, wie ist eigentlich die Produktivität der Gesellschaft und wer produziert? Also das, was Thülin gerade auch nochmal ausgeführt hatte. Genau. Auf dem Höhepunkt der sozialistischen Organisierung der ArbeiterInnen in der SPD kam es ab Ende des 19. Jahrhunderts zu einer innerparteilichen Auseinandersetzung, die in die Geschichte der Sozialdemokratie eingegangen ist als Revisionismusstreit. Angeführt von Eduard Bernstein bildete sich eine Position heraus, die annahm, dass ArbeiterInnenorganisationen stetig wachsen und damit immer mächtiger werden würden, sodass der Sozialismus durch die zunehmende Durchsetzungsfähigkeit des Proletariats bereits im Hier und Jetzt verwirklicht werde. Das impliziert auch, dass damit die Revolution überflüssig geworden sei. Unter anderem Rosa Luxemburg kritisierte diese Annahme. Statt die ArbeiterInnenbewegung unkritisch zu affirmieren und anzunehmen, alles, was das Proletariat mache, sei per se richtig und würde zum Sozialismus sozusagen führen, stellte sie die Tatsache heraus, dass die ArbeiterInnenbewegung in ihren gewerkschaftlichen Forderungen und Kämpfen in krisenhaften bürgerlichen Verhältnissen unkritisch reproduzieren. Die an sich zu unterstützen sein, aber nur im Hinblick darauf, diese Praxis durch marxistische Theorie über sich hinauszutreiben. Also Bernstein, ne, also sozusagen die andere Seite der SPD sozusagen, die Revisionisten, die gesagt haben, Revolution brauchen wir nicht, das erledigt sich schon von selbst, mehr oder weniger, machte klar, Zitat Bernstein, das, was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts. Die Bewegung ist alles. Die Bewegung also, die ein Mittel war zur Befreiung der Menschen, wurde hier zum Selbstzweck. Zwar wurde die Position Bernsteins in der SPD von der Parteimehrheit abgelehnt und man bekannte sich zur Revolution, aber die heute so benannte Realpolitik, also eine Politik, die sich den krisenhaften Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft und ihren Sachzwängen anpasst, geriet in eine massive Krise mit der Zustimmung der Kriegskredite 1914. Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen oder im Geschichtsunterricht. Genau, da hat die SPD sozusagen diese Kriegskredite mitgetragen. Seinen endgültigen Höhepunkt fand die Integration der SPD in die nationale und kapitalistische Gemeinschaft durch die Niederhaltung der Revolution 1918. Infolgedessen die SPD zur Stütze der bürgerlichen Ordnung wurde. Spätestens mit dem Faschismus und der Stalinisierung der Sowjetunion war das Projekt Marxismus gescheitert. Marxistinnen und linke Oppositionelle wurden ermordet und die ArbeiterInnenorganisationen zerschlagen oder in die autoritären Staatsapparat integriert. Die Organisationen, die um Freiheit von der Schufterei gekämpft haben und die industrielle Produktion für sie ein Mittel zur Befreiung aller Menschen war, wurde seines kritischen Inhalts entleert. Arbeit wurde zum Fetisch und dient der Herrschaft, die Menschen vollends zum Mittel zu degradieren. Seinen traurigen Höhepunkt hatte dieser Fetisch in Auschwitz, wo über dem Tor die einst wichtige Erkenntnis als Hohn prangte. Arbeit macht frei. Genau. Hier müssen wir so notwendigerweise einen großen geschichtlichen Sprung machen, weil ne, sind alles sozusagen zwar wichtige Sachen, wo man in die Tiefe geht, aber dafür sind dann auch sowas wie Lektürekurse da. Nämlich, wir müssen springen sozusagen ans Ende der 60er Jahre, also eine Generation nach den Potenzialen der sozialistischen Massenorganisation und den gescheiterten Revolutionen. Und damit zu dem Zeitpunkt, zu dem Adorno seine Kritik an den neuen Linken, die international auftraten, also die gab es ja von Rom bis nach Washington, bis nach irgendwie, also ne, überall kam das sozusagen auf, Paris, als er sozusagen seine Kritik an ihn formulierte. Ich darf mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung sagen, weil es jetzt so mega der Ritt war von irgendwie, also vielleicht erscheint euch dieser Sprung sehr, sehr groß von irgendwie, was wir gerade erklärt haben mit dieser Zweckmittelverkehrung und industrieller Revolution und bürgerlicher Gesellschaft in Krise. Vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Zwischenstep, um zum nächsten zu kommen. Genau, also sozusagen, was Isi ausgeführt hat, so mit diesem trade-unionistischen Bewusstsein, so, ne, oder was ich auch gerade gesagt habe, also im Prinzip, der Punkt ist, dass es halt im Prinzip das bürgerliche soziale Verhältnis, Austauschverhältnis reproduziert, so, ne, das ist ein Problem, aber sozusagen über, also man kann das Problem nicht einfach wegschmeißen, so, und wir machen das jetzt nicht mehr, sondern so die Perspektive der Marxisten und Marxistinnen war immer sozusagen durch das Problem hindurchzugehen, um auf eine höhere Stufe sozusagen zu kommen, so. Und der Punkt war, also sozusagen, wenn man das so unterscheiden möchte, irgendwie gerade so im Revisionismusstreit, so, ne, wo es dann sozusagen eigentlich auch zu einer Zweckmittelverkehrung kommt, ja, also das ist auch der Punkt des Revisionismusstreits, wenn dann halt irgendwie Bernstein sagt, das, was man gemeinhin Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung ist alles, ja. Also wenn man sich anschaut, der Zweck war eigentlich Sozialismus, Freiheit und das Mittel dazu war im Prinzip die ArbeiterInnenbewegung, die Organisierung und so weiter, ja. Und dieses Mittel verkommt zum Zweck oder wird zum Zweck verkehrt. Ne? Das heißt also, im Revisionismusstreit ergibt sich sozusagen die Position, es ist nicht mehr der Zweck des Sozialismus, sondern der Zweck eigentlich ist jetzt die Organisation. So. Weil die Arbeiterbewegung wird es schon richtig machen. So. Und der Punkt des Marxismus ist, deshalb habe ich es auch nochmal hier als Teilkante, die kritische Selbsterkenntnis. So. Und was bedeutet die kritische Selbsterkenntnis? Sozusagen im Klassenkampf, also im, zum Beispiel auch bei Streiks, Massenstreiks, die es dann zu dieser Zeit auch gab, im Prinzip eigentlich war es die Aufgabe der Partei, also das war im Prinzip die SPD, die Zweite Internationale. Die Zweite Internationale war eine internationale sozialistische Partei, globale Partei sozusagen. Die Aufgabe der Partei war sozusagen zu sehen, okay, bei einem wirtschaftlichen Kampf kann es nicht stehen bleiben, sondern zu verstehen, dass das eben im Prinzip die bürgerlichen Verhältnisse reproduziert so. Und die kritische Selbsterkenntnis bedeutet sozusagen, eben das als einen Widerspruch zu erkennen, ja, sozusagen, was wir hier vorher sozusagen schon aufgezeichnet hatten. Und von daher ist so ein bisschen die Differenz, dass man sagt, der Zweck ist nicht einfach die Organisation, sondern im Blick zu halten, was ist eigentlich der Zweck und was ist eigentlich das Mittel und wie können wir über diesen gewerkschaftlichen Kampf hinauskommen, wie können wir ihn nutzen im Klassenkampf, um darüber hinauszugehen, um das Ziel des Sozialismus zu erreichen. So. vielleicht nochmal so als kleine Zusammenfassung und nochmal so zu 1914, zu der Zustimmung zu den Kriegskrediten, vielleicht nochmal als ganz kurzen Hintergrund. Im Prinzip hat die SPD eigentlich zu dem Zeitpunkt von 1914, hat die Zweite Internationale immer gesagt, wir beteiligen uns nicht an diesem imperialistischen Krieg. Also die haben schon Jahre vorher gesehen, dass es krachen wird international, so durch den Imperialismus der Zeit. Und sie haben gesagt, Brüder schießen nicht auf Brüder, ja, und haben immer gegen den Krieg agitiert. So. Und dann kommt der Zeitpunkt 1914 und plötzlich sozusagen, also wirklich innerhalb weniger Wochen oder Tage sozusagen, wandelt sich das. Während vorher klar war, Brüder schießen nicht auf Brüder, stimmt jetzt die SPD zu den Kriegskrediten zu. Ja, nicht komplett alle Mitglieder der SPD, aber sozusagen ein großer Teil. Und genau, und im Prinzip war es damit gegessen. Und die Angst, warum sie sozusagen zugestimmt haben, war eben, dass sie platt gemacht werden vom Absolutismus, vom Zarismus so und alles, was sie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben an Rechten sozusagen auch, die sie sich erkämpft haben gesellschaftlich, davor hatten sie Angst, dass es platt gemacht wird vom Absolutismus so. Und von daher hatten sie dann im Prinzip ja diesen Schwenk gemacht und den Kriegskrediten zugestimmt. Und das war eine totale Krise der Zweiten Internationale. So. Genau, deshalb auch Krise des Marxismus. Und allerspätestens dann eben, oder nicht allerspätestens, aber sozusagen 1918, als dann die deutsche Revolution ausbricht, ist es dann im Prinzip so, dass sie damit endet, die Revolution, dass sie niedergeschlagen wird, von der SPD auch, ja, unter Führung der SPD, und die SPD dann im Prinzip auch die Führung im Staat übernimmt, und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus der Schule, im Prinzip die Weimarer Republik, also sozusagen, also als herrschende Partei sozusagen, mit den meisten Stimmen auch, im Prinzip die Regierung der Bürgerlichen Republik, der Weimarer Republik anführt. So. Und genau, und von daher ist das die totale Krise des Marxismus. So. Genau, und dann kommt jetzt, also hatte ja Isi so ganz kurz ausgeführt, Faschismus, Stalinismus, liegt so in der Zeit dazwischen und jetzt ein Schwenk auf die neue Linke. Genau. Also wie geht's weiter? Und das ist natürlich auch wichtig, ne, weil dazwischen sozusagen mit der Zerschlagung dieser ganzen Organisationen, die Thüringen gerade auch nochmal ausgeführt hat. So, ne? Genau. Und dann kommt sozusagen weltweit diese neue Bewegung, das, was wir heute halt als 68er und eine neue Linke kennen. Und diese neue Linke zeichnete sich darüber aus, dass sie sich zugleich gegen die faschistischen Potenziale der bürgerlichen Gesellschaft richtete und auch gegen den amerikanischen Imperialismus, der zu jener Zeit seinen grausamen Ausdruck unter anderem in Vietnam fand, als auch gegen die autoritären Organisationen und starren Werte und Strukturen der Gesellschaft. Adorno schrieb, dass diese Studierendenbewegung dazu tendiert, so, ne, also es kommt sozusagen, das Ding, es kommt sozusagen etwas Neues auf, eine neue Studentenbewegung und Revolten weltweit sozusagen, die gegen die Ungerechtigkeit in der Welt sozusagen rebellieren. Und Adorno, der das maßgeblich in Deutschland mit sozusagen diese Leute beeinflusst hat, schreibt dann an Marcuse, also Marcuse, Herbert Marcuse, ist auch aus diesem Institut, was wir schon hatten, der ist aber in den USA geblieben und ist dort sozusagen einer der führenden Köpfe dann der Studierendenbewegung oder wird von denen, nicht erst der Köpfe der Studierendenbewegung, aber die sozusagen neben ihm als Autorität war, so, ne? Genau, und die beiden streiten sich dann, Adorno und Marcuse im Grunde. Und Adorno schreibt dann an Marcuse bezüglich der Studierendenbewegung in Deutschland, Zitat Adorno, ihre Art Praxis, also ne, dass die Studierendenbewegung dazu tendiert, ihre Art Praxis mit einer nicht vorhandenen Theorie zu synthetisieren. Und dabei schaut ein Dezisionismus heraus, der ans Grauen erinnert. Also warum stört sich Adorno nun an dieser Studierendenbewegung, dass er ihnen im Grunde sagt, also ans Grauen erinnert, ist tatsächlich eine Anspielung auf den Faschismus. So, ne? Also mit so drastischen Worten beschreibt er etwas, für die er sozusagen als Ideal galt. Genau. Wie in dem Zitat schon anklingt, warf er ihnen vor, dass diese der Aktion, also der Praxis, Vorrang eingeräumt hätten und dabei keinen Gedanken, also Theorie hätten, um über das Bestehende hinauszugehen. Er attestiert ihnen eine Theoriefeindschaft, die ihren eigentlichen Ursprung in ihrer realen Ohnmacht habe. Aber gerade diese Feindschaft gegen das Denken erklärt Adorno zur Schwäche dieser neuen Linken. Zitat: Verzweiflung, die, wenn sie die Auswege versperrt findet, blindlings sich hineinstürzt, verbindet noch beim reinsten Willen sich dem Unheil. Feindschaft gegen Theorie im Geiste der Zeit ist keineswegs zufälliges Absterben. Ihre Ächtung durch die Ungeduld, welche die Welt verändern will, ohne sie zu interpretieren, während es doch an Ort und Stelle gehießen hatte, die Philosophen hätten bislang bloß interpretiert. Solche Theoriefeindschaft wird zur Schwäche der Praxis. Zitat Ende. Was Adorno den Studierenden, der Studierendenbewegung also vorwirft, ist, dass diese einer Praxis den Vorrang einräumen, ohne zu verstehen, welche Praxis der Situation angemessen ist. Sie rebellieren also gegen eine Welt, die sie nicht verstehen. Deutlich wird die Unmöglichkeit der Revolution aus Adornos Perspektive zu jener Zeit, wenn er festhält, wie inadäquat die Mittel der Rebellion sind. Nochmal ein kurzes Zitat. Der scheinrevolutionäre Gestus ist komplementär zu jener militärtechnischen Unmöglichkeit spontaner Revolution. Gegen die, welche die Bombe verwalten, sind Barrikaden lächerlich. Darum spielt man, also die Studierendenbewegung, Barrikaden und die Gebieter lassen temporär die Spielenden gewähren. Also es ist nochmal sozusagen so ein wichtiger Punkt, wo er sagt, das ist sozusagen kein revolutionärer Moment. Also auf der einen Seite, ne, das ist die Phase sozusagen Ende der 60er Jahre, auch ein Höhepunkt des Kalten Krieges sozusagen. Und es gibt Atombomben und sozusagen eine bis an die Zähne bewaffnetes Militär. Und auf der anderen Seite sind Studierende auf den Straßen, die gegen berechtigte Anliegen protestieren und dabei das aber so, sich in einer revolutionären Situation dünken. Und Adorno sagt halt so, Leute, ihr habt keine Vorstellung über das reale Kräfteverhältnis, das gerade sozusagen da ist. Mögen also die Intentionen der Studierenden noch so gut gewesen sein, stellt sich also die Frage, wohin ihr Aufbegehren gegen die herrschende Ordnung führen soll, wenn Studierende ohne ein organisiertes Proletariat, das einzig in der Lage wäre, die kapitalistische Ordnung durch ihre Stellung im Produktionsprozess gefährlich zu werden, der absoluten Übermacht des Staates mit all seinen Mitteln der Destruktion gegenübersteht. Die Ausweglosigkeit der Situation schien auch den führenden Köpfen der Bewegung klar gewesen zu sein. Doch umso vehementer verteidigten sie ihre Praxis gegen alle Mahnungen. So schreibt Adorno in seinem Brief an Marcuse, dass einer der führenden Köpfe hinter der Studierendenbewegung, über den wir schon gesprochen haben, Hans-Jürgen Krahl, das Institut für Sozialforschung besetzte, nicht weil er damit die kapitalistische Ordnung einen schweren Schlag versetzt, sondern weil der SDS stark an Mitgliedern verlor. So, ne? Also sozusagen, da setzt Adorno das auch nochmal in ein Verhältnis, so wenn wir etwas auch tun, sozusagen so eine Besetzung von dem Institut, also wem schaden wir im Grunde damit? Aber sozusagen jetzt mal aus dem Brief von Adorno und Marcuse, also die beiden befinden sich über dieser Frage im Streit miteinander. Aus dem Brief an Marcuse am 14. Februar 69. Hier ging es wieder grässlich zu. Eine SDS-Gruppe unter Krahl hat einen Raum des Instituts besetzt und sich trotz dreimaliger Aufforderung nicht entfernt. Wir mussten die Polizei rufen, welche die in den Räumen Angetroffenen verhaftete. Die Situation an sich ist scheußlich, aber Friedeburg, Habermas und ich waren bei dem Akt dabei und konnten darüber wachen, dass keine physische Gewalt angewandt wurde. Nun herrscht großes Lamento, obwohl Krahl die ganze Aktion nur organisiert hatte, um in Untersuchungshaft zu kommen und dadurch die zerfallende Frankfurter SDS-Gruppe nochmals zusammenzuhalten, was ihm einstweilen auch gelungen ist. In der Propaganda werden die Dinge völlig auf den Kopf gestellt, so als ob wir repressive Maßnahmen ergriffen hätten und nicht die Studenten, die uns zurufen, wir sollen die Klappe halten und wir hätten hier gar nichts zu sagen. Und nochmal aus einem Brief einige Wochen später, du schreibst, mein Brief gebe keine Andeutung über die Gründe der Feindschaft der Studenten gegen das Institut. Solche Gründe hat es nicht gegeben, bis zu der Besetzung. Diese wurden unter Berechnung des bei den erschlaffenen Interesse der Studenten an der Protestbewegung war, dass das einzige Mittel, was wie eine etwas wie eine Solidarisierung zu erreichen. Kral hat das ganz richtig kalkuliert. Was Adorno hier also in seinem Brief gegenüber Marcuse betont, ist, dass die Motivation zur Besetzung des Instituts keinen anderen Zweck verfolgte, als die Bewegung selbst am Laufen zu halten. Diese aus einer fehlenden, nüchternen Analyse resultierende Aktionismus führt Adorno zu dem Schluss, festzuhalten, dass die vermeintlich antiautoritäre Haltung eine Selbsttäuschung ist. Die Mittel wie der offene Austausch von Argumenten und Diskussionen, die das Potenzial hätten, die Erkenntnis über die Wirklichkeit auf eine höhere Stufe zu heben, werden zur Taktik, um den Kontrahenten zu delegitimieren. Das Ergebnis steht schon im Vorhinein fest. So schreibt Adorno in Marginalien zu Theorie und Praxis in Richtung der Studierenden, nochmal ein längeres Zitat, so fordert man allerorts Diskussion, zunächst gewiss aus antiautoritärem Impuls. Aber Taktik hat die Diskussion, übrigens wie Öffentlichkeit eine durchaus bürgerliche Kategorie, vollends zunichte gemacht. Jeweils dominierende Cliquen haben vorweg die von ihnen gewolltes Ergebnis parat. Die Diskussion dient der Manipulation. Jedes Argument ist auf die Absicht zugeschnitten, unbekümmert um Stichhaltigkeit. Was der Kontrahent sagt, wird kaum wahrgenommen. Allenfalls, damit man mit Standardformeln dagegen aufwarten kann. Entweder man will ihn durch Diskussionstechniken zum Solidaritätszwang zu etwas Verwertbarem bewegen oder ihn vor seinen Anhängern diskreditieren. Oder sie reden einfach zum Fenster hinaus, der Publizität zuliebe, deren Gefangene sie sind. Pseudoaktivität vermag einzig durch unablässige Reklame sich am Leben zu erhalten. Zitat Ende. Also der Zweck ist nicht die Befreiung, die einst der reale Horizont der sozialistischen Massenorganisation, wie wir gerade gehört haben, in der Weltrevolution war, sondern die eigene Schwäche durch Pseudoaktivität und Scheinpraxis mit revolutionärem Gestus zu überdecken. Die Rebellion dient also vielmehr dazu, die eigene Ohnmacht durch kollektiven Aktivismus zu überlagern und dabei sogar noch Lustgewinn zu erfahren durch die Zugehörigkeit zum Kollektiv. Ein letztes Zitat und dann sind wir auch schon fast am Ende. Oh, springt das mal so, Entschuldigung. Genau. Der Einzelne soll sich ans Kollektiv zendieren, zum Lohn dafür, dass er in den Melting Pot springt, wird ihm die Gnadenwahl der Zugehörigkeit verhießen. Schwache, Verängstigte fühlen sich stark, wenn sie rennend sich an den Händen halten. Anstatt auf Argumente stößt man auf standardisierte Parolen, die offensichtlich von Führern und ihrem Anhang ausgegeben sind. Genau, es gibt in diesem Text im Grunde noch viel mehr, das besprochen werden könnte, aber ich denke, dass die bisherigen aufgeführten Punkte uns schon ausreichend Anregung geben, um über linke Praxis auch heute zu reflektieren. Deshalb möchte ich nochmal die kurz hier zumindest von uns jetzt aufgegriffenen Kritikpunkte Adornos an den neuen Linken festhalten, weil ich denke, dass sie sozusagen eine Relevanz haben. Erstens. Adorno wirft der Studierendenbewegung vor, dass diese ohne konkrete und nüchterne Analyse der realen Herrschaftsverhältnisse, also Theorie, die Möglichkeiten bzw. die Beschränkungen ihrer eigenen Praxis zu erkennen. Ohne die Nicht-Identität zwischen Theorie und Praxis ist Marxismus nicht vorstellbar. Denn die Theorie ist entstanden aus Erfahrung und ist somit die Reflexion auf vergangene Praxis. Damit ist sie aber auch einzig das Instrument, um über den aktuellen Stand der Praxis hinauszugehen. Da Praxis stets dazu tendiert, sich im konkreten, notwendigen Handeln, also sich den Verhältnissen anzupassen, zu erschöpfen, wie wir beispielsweise bei gewerkschaftlichen Kämpfen ausgeführt haben. Zweitens, die fehlende Theorie bzw. sogar die Theoriefeindschaft, die Adorno der Studierendenbewegung attestiert, resultiert in einer vollkommen inadäquaten Analyse der Kräfteverhältnisse. Statt der Einsicht in die eigene Ohnmacht, die wiederum Ausgangspunkt für eine produktive Erneuerung der sozialistischen Bewegung sein könnte, wird eine Scheinpraxis betrieben und propagiert, die durch die Herrschenden geduldet wird, da sie keine reale Bedrohung für die kapitalistische Ordnung darstellt. Drittens, die fehlende Bereitschaft, sich mit der Theorie auseinanderzusetzen, resultiert zwangsläufig in einem Widerstand gegen offene Diskussion. Wenn das Ergebnis einer Diskussion bereits feststeht und dadurch die Praxis zum Selbstzweck wird, wird der Diskurs zur Farce. Statt dass der Austausch als Vehikel der Befreiung dient, wird er zum Mittel, den anderen zu überwältigen, indem man ihn entweder zur Solidarität zwingt oder er lächerlich gemacht wird. Viertens, die Ohnmacht wird durch die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv kompensiert. Das ändert zwar nichts an der beängstigenden Realität, der man hilflos ausgesetzt ist, aber es erfüllt eine psychologische Funktion, welche von der Angst ablenkt, und man erhält sogar einen narzisstischen Zugewinn, da man sich zu den Guten zugehörig fühlen kann. Um das als Letztes noch festzuhalten, Adorno hat sich nicht dagegen ausgesprochen, dass die Studierenden sich zu politischen Zwecken organisieren, aber diese Form der Organisierung unzureichend ist. Er hat ihnen versucht zu vermitteln, dass Praxis und rein spontanes Handeln ohne Theorie, die Praxis über sich hinaustreibt, keinen adäquaten Ausweg bereithält, um die Menschheit aus ihrer unheilvollen Situation zu erretten. Autorität, Gewalt, Herrschaft, die Krise der bürgerlichen Gesellschaft, die Thulin gerade nochmal ausgeführt hatte, aber auch die Anarchie des Marktes. Sie alle werden nicht einfach nur überwunden, weil wir es wollen und nun bloß handeln müssen. Denn Praxis ohne Theorie reproduziert die bürgerliche Gesellschaft in Krise, den Kapitalismus. Denn so, und damit kriegt Adorno auch das Schlusswort, trotz all ihrer Unfreiheit ist die Theorie im Unfreien Statthalter der Freiheit. Dankeschön erstmal. Genau. Das war jetzt ein ziemlich langer Input und auch ein ziemlicher Ritt durch die Geschichte so. Ja. Wir haben versucht, so ein paar Punkte aufzumachen, vor allem halt sozusagen mit dem Ausgangspunkt von Arbeit, also sozusagen diese blauen Karten, ne? Was war Arbeit, was war Praxis sozusagen, was war die Funktion davon, was war das Verhältnis zur Theorie, und das versucht so ein bisschen durch die Geschichte aufzuladen, also sozusagen anhand der Geschichte der sozialistischen Bewegung sozusagen, so was war das Theorie-Praxis-Verhältnis oder wie sollte es sein sozusagen, was haben sie versucht zu machen, und dann auch nochmal sozusagen in der Zeit der Neuen Linken so, ne, also die Kritik dann sozusagen von Adorno an der Neuen Linken zum Theorie-Praxis-Verhältnis so, und da und in dieser Kritik eigentlich die Erinnerung an den Kern des Marxismus sozusagen, was wir versucht haben herauszustellen, dass es eben, ja, man nicht das voneinander trennen kann, Theorie und Praxis, sondern dass es halt zusammengehört so. Also das, genau. Ne, auch nochmal sozusagen, Theorie entsteht aus vergangener Praxis. Also Theorie entsteht nicht einfach nur, dass ich über irgendwas nachdenke, sondern das hat natürlich seine Grundlage und Erfahrung, aus denen es entsteht. Und dann wiederum Praxis antreibt, bestimmte Dinge zu tun, die sozusagen über den aktuellen Zustand der Gesellschaft hinausgehen. Also genauso wie die bürgerliche, sozusagen die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, so, was Thulin auch nochmal aufgezeigt hat sozusagen, erstmal Vorstellung bürgerlicher Denker, die über den aktuellen Zustand ihrer Gesellschaft hinausgegangen sind und gesagt haben, okay, irgendwie der Feudalismus ist nicht das Ende der Geschichte, so. Genauso sozusagen ist dann wiederum das Verhältnis, dass dann Praxis gemacht wird, die zu Theorie wird, Theorie dann sozusagen, und das wäre dann die Aufgabe der Theorie, immer wieder darauf einzuwirken, dass Praxis auf eine höhere Stufe gehoben wird im Grunde. Und immer zum Zweck der Freiheit. Genau. Und das ist das Projekt der bürgerlichen radikalen Philosophie. Und insofern ist auch Marx und Marxismus die Weiterführung der bürgerlichen radikalen Philosophie, das Projekt der Freiheit, so das sozusagen immer im Blick zu behalten. Genau. Aber bevor wir noch rumschwallern weiter, würden wir voll gerne das Wort an euch geben. Also so, was war jetzt, also was habt ihr für offene Fragen? Was findet ihr auch kritikwürdig? Was seht ihr vielleicht auch anders oder so? Genau, gerne einfach raus damit. Vielleicht auch, was konntet ihr mitnehmen oder was auch nicht. Ja, das würde uns sehr interessieren. Eine Sache habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ist das jetzt gemeint, dass dieses dass Automatisierung schlecht ist? Weil an sich ist das ja gut, weil dadurch natürlich diese Jobs wegfallen, natürlich nicht so gut. Also natürlich jeder Job ist ehrenwert, aber es sind natürlich Jobs, die natürlich körperlich auch anstrengend sind. Es ist natürlich besser, wenn diese Jobs wegfallen und einfach die Produkte dadurch günstiger werden. Das habe ich nicht so ganz verstanden, ob das jetzt als schlecht empfunden wird. Ich glaube, da wollen Leute, ihr wollt was dazu sagen, oder? Ich glaube, ja. Super, gerne. Also, an und für sich ist der technische Fortschritt ja nichts Schlechtes, aber das Ding ist ja auch quasi, solange der Mensch braucht ja Geld, um zu leben. Und wenn er durch den Job eben kein Geld verdient, muss das Geld halt irgendwo anders herkommen. Und solange wir noch nicht an diesem Punkt sind, ist jeder Job, den der Mensch ausführen kann, um zu überleben, ein guter Job. Auch genau. Wenn er kräftezehrend ist und einfach schlecht, genau, weil er eben nicht mehr die Arbeitskraft hat, wie er sie früher hatte, weil die Maschinen auch heutzutage einfach besser sind, ist es dennoch gut. Aber es gibt ja immer neue Jobs. Ich meine, wir machen ja die Automatisierung und die Arbeitslosenquote ist ja jetzt nicht bei 50%. Und das ist die bürgerliche Gesellschaft in Krise. Also genau, wir können auch gleich nochmal was dazu sagen, sozusagen das weiter ausführen, aber da gab es noch eine Meldung und du wolltest auch, glaube ich, was dazu sagen. Genau, erstmal du gerne. Das hat meine zusammengefasst. Also prinzipiell, was ich auch teilweise gedacht habe, war, dass dieser Zustand, den wir halt sind, weitere Entwicklung aufhält. Genau, ja. Ja. Das ist dieser krisenhafte Modus sozusagen, in dem wir sind. Hm. Ja, es bezieht sich auch ein bisschen auf den Punkt davor. Also das, weil die Theorien sind ja auch zu einer ganz anderen Zeit, wo ja Landwirtschaft ja viel, viel wichtiger war, weil halt die meisten da auch gearbeitet haben. Mhm. Aber heute haben wir ja quasi eine Dienstleistungsgesellschaft und das bedingt sich auch dadurch, man hat ja weniger Leute in der Landwirtschaft arbeiten, weil das halt so automatisiert ist. Und deswegen hat man halt neue Arbeit gefunden und dann, die halt sehr viel vielfältiger ist und dass das generell dann nicht im Kern so schlimm ist, dass Automatisierung oder so dafür sorgt, dass manche Jobs nicht mehr so relevant sind, weil es sich quasi neue ergeben werden im Wandel der Gesellschaft, wie man das so von Landwirtschaft zu Dienstleistung schon gemerkt hat. Du wolltest nochmal? Ja. Achso, oder das ist auch schon länger eine Meldung. Ich wollte nur mal sagen, das Problem ist ja auch, dass die Erzeugnisse von Automatisierung und die Vorteile oft nicht bei den Menschen ankommen, die eben die Jobs verlieren, sondern ja eben Einzelpersonen zugutekommt und das deshalb gar kein Äquivalent bietet, was Personen entlastet, sondern eben bestimmten Menschen Reichtum in die Tasche zieht. Also prinzipiell gäbe es gegen das Problem, was wir jetzt gerade haben, dass den Menschen dann die Mittel zum Leben fehlt. Gibt es ja jetzt schon auch Projekte wie bedingungsloses Grundeinkommen, die sich noch nicht ganz durchgesetzt haben. Und halt mit der Theorie, dass man dann halt das machen kann, wozu man in der Freizeit halt Lust hat. Und dann glaube ich, wenn im Prinzip was wir haben, wenn der unfreie Bauer sozusagen, wenn ihm selbst das Feld gehört, hat er einfach einen Ansporn dazu, weiterzumachen. Und wenn man selbst das macht, weil man Lust drin hat, hat man auch einen ganz anderen Ansporn und halt dort produktiver zu sein und dann halt bessere Entwicklungen zu machen, womit dann halt eventuell auch halt Probleme, die wir jetzt heutzutage mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hätten, halt durch bessere Entwicklung sozusagen nichtig gemacht werden würden. Möchtest du, oder? Nee, mach. Vielleicht nochmal so zu diesem Tafelbild. So, ne? Also so eine gute Frage, sozusagen, ist Automatisierung jetzt schlecht? Natürlich eigentlich nicht. Also ich meine, und der Punkt sozusagen, wenn wir wieder an dieses Mittelzweck denken, ne? Was wir versucht haben darzustellen, ist, es hat sich historisch etwas verändert, es ist etwas passiert, etwas Revolutionäres ist passiert, die industrielle Revolution. Wenn wir vor der industriellen Revolution sind, in bürgerlicher Gesellschaft, als es eben diese ganzen crazy Maschinen noch nicht gibt, die uns die Arbeit krass erleichtern könnten, so, ne? Sondern in der Zeit im Prinzip ist die menschliche Arbeitskraft, menschliche Arbeitszeit, ist das, was Reichtum erschafft, tatsächlich. Ich meine, Menschen haben da auch schon irgendwie Instrumente, Werkzeuge, die sie benutzen, so, ne? Und dadurch erzeugen sie ihre Arbeitsprodukte und so weiter. Und der Punkt ist sozusagen, das ist ein bestimmtes Verhältnis, ein bestimmtes soziales Verhältnis, in dem Menschen zueinander stehen. Sie tauschen Arbeit miteinander aus und es schafft Wohlstand. Das ist sozusagen die Grundidee der bürgerlichen Gesellschaft. Und dann passiert etwas historisch Neues, die industrielle Revolution mit den Maschinen, die erfunden werden und die immer noch sich weiter vorantreibt. Ja? Diese industrielle Revolution führt dazu, dass das, was einst Reichtum erschaffen hat, freie Arbeit und freier Austausch von Arbeit, dieser Faktor führt dazu, dass dieser Faktor überflüssig wird. Also sozusagen in dem Sinne, also nicht komplett überflüssig so, ne, aber natürlich viel, viel überflüssiger als vorher. Also so im Sinne von, dass Maschinen viel, viel mehr übernehmen können und jetzt Maschinen eigentlich den Reichtum der Gesellschaft hervorbringen. Klar braucht es dafür auch noch Menschen so, ne, aber es ist natürlich steht in keinem Verhältnis dazu, dass halt in einer früheren Gesellschaft vor der industriellen Revolution Menschen vor allem den Reichtum erschaffen haben. Also das ist sozusagen was historisch Neues. Und der Punkt ist, dass wir in dieser Gesellschaft eben das neue, immer neue Jobs erfunden werden auch oder so, ne? Dass es sowas wie das Jobcenter gibt, was im Prinzip eben schaut, dass Menschen halt zum Teil in Bullshit-Jobs gesteckt werden. So. Dass, ja, also was halt dieses Verhältnis zeigt halt eigentlich auf, das Verhältnis auch der Arbeitslosigkeit sozusagen, ne? Und dass Arbeitslosigkeit bedeutet, dass man nicht mehr an Gesellschaft partizipieren kann. Ja? Dass Arbeitslosigkeit ist was Beschissenes. So, ja? So ist es real in dieser Gesellschaft. Das liegt eben daran, dass wir an diesem Prinzip festhalten, dass immer noch menschliche Arbeitskraft allein den Reichtum der Gesellschaft schaffen würde. So. Und wir nehmen uns nicht das zur Hilfe, was uns die industrielle Revolution an die Hand gegeben hat, sondern wir halten an einem alten Prinzip fest. Und das ist sozusagen das Problem, warum Automatisierung schlecht erscheint. Zur Bedrohung wird. Oder zur Bedrohung wird sogar. Obwohl es eigentlich Freiheit schaffen könnte. So. Das heißt also, das Problem ist bürgerliche Gesellschaft in Krise. Wir halten an diesem bürgerlichen Austauschverhältnis fest, obwohl es was historisch Neues gibt. So. Und hinzu kommt sozusagen, dass der Reichtum, der erschaffen wird, eben nicht in die Gesellschaft zurückfließt, sondern sozusagen als Profit, als Kapitalakkumulation zu KapitalistInnen zurückfließt, die das dann wiederum investieren in neue Geschäfte und so weiter und so fort. Genau. Du hattest dich jetzt schon länger gemeldet. Okay. Ja, genau. Was gäbe es da denn jetzt genau für Alternativen zu diesem bürgerlichen Prinzip, was wir vorhaben? Ich überlege gerade, ob wir das lang machen oder kurz machen sollen. Also die marxistische Idee war im Prinzip die Aneignung der Produktionsmittel. So, ne? Das heißt also, die industriellen Produktivkräfte, die sich entwickelt haben, Maschinen, geistiges Wissen, ne? Also Marx nennt es den General Social Intellect. Ja? Das ist sozusagen alles, was Gesellschaft hervorgebracht hat an Wissen. So, und zu dem Wissen gehören zum Beispiel eben auch Technologie. Und das wurde sozusagen, oder das ist in den Händen nicht der Gesamtgesellschaft, sondern von einzelnen KapitalistInnen im Prinzip. So, Privateigentum, was vormals fortschrittlich war, wie wir gelernt haben, im Übergang von Feudalgesellschaft zu bürgerlicher Gesellschaft, das war eine fortschrittliche Kategorie, ist nun zum Hemmnis geworden, Privateigentum. Und im Prinzip, was MarxistInnen oder der Marxismus gefordert hat, war die Aneignung der Produktionsmittel. Dass Gesellschaft sich im Prinzip den General Social Intellect aneignet und in seinem Interesse verwendet, sozusagen. So, ne? Eine geplante Produktion je nach Bedürfnis und jeder nach seinen Fähigkeiten. Das ist wahrscheinlich etwas, was einige von euch kennen. So. Genau. Der genaue Weg dahin sozusagen war nicht vorgezeichnet, aber da hatte Marx auch so ein paar Ideen sozusagen dazu. Wenn ihr wollt, können wir auch noch darüber sprechen, aber das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ist es von Interesse oder? Ja, okay. Genau, ich versuche es ganz kurz zu machen. Also der Punkt war sozusagen, das ist sehr, sehr interessant, lesen wir auch im Lesekreis, die Kritik des Gotha-Programms von Marx. Und im Prinzip spricht Marx in der Kritik des Gotha-Programms so über die niedere Phase des Kommunismus und über die höhere Phase des Kommunismus. Und der Punkt ist, dass Marx im Prinzip über die niedrige Phase des Kommunismus sagt, dass diese Aneignung der Produktionsmittel im Prinzip die Praxis dahin sozusagen eigentlich erstmal bürgerliche Gesellschaft realisiert. So, was bedeutet bürgerliche Gesellschaft realisieren? Bürgerliche Gesellschaft, um es nochmal zu wiederholen, damit es auch hängen bleibt, bürgerliche Gesellschaft hieß bürgerliche Austauschverhältnisse, ich tausche meine Arbeit, meine Arbeitserzeugnisse frei aus, im Tausch so. Und dieses Prinzip sollte realisiert werden und durch die Realisation sollte darüber hinausgegangen werden. Die Idee dahinter war also sozusagen, dass die gesamte Gesellschaft mitarbeitet sozusagen, also alle arbeiten in der Gesellschaft und Marx schreibt dann von so Arbeitszeitscheinen. Also jeder partizipiert an diesem bürgerlichen Austausch, das heißt also dieser bürgerliche Austausch wird gesamtgesellschaftlich realisiert und dann bekommen im Prinzip die ArbeiterInnen Arbeitszeitscheine ausgezahlt. Das heißt also, wenn du 5 Stunden gearbeitet hast, dann kriegst du so einen Schein, da steht drauf 5 Stunden, das ist wie Geld sozusagen, das kannst du einzahlen und damit kannst du dir deine Konsumgüter kaufen sozusagen so. Das heißt also, das Lohnprinzip, ja, wird erstmal gesamtgesellschaftlich realisiert, aber es hat einen anderen Zweck. Es hat nicht mehr den Zweck der Kapitalakkumulation und des Profits, ja, sondern sozusagen der Zweck ist, dass halt Güter produziert werden, damit sie angeeignet und konsumiert werden können. Und die Idee dahinter zur höheren Phase des Kommunismus sozusagen war, dass man über dieses System überhaupt erstmal versteht, wie viel Arbeitszeit brauchen wir überhaupt noch, um so viele Güter hervorzubringen, dass wir ein gutes Leben führen können. Ja? Dass man das mal auf einem gesamtgesellschaftlichen Maßstab realisiert, das bürgerliche Prinzip, also nicht einfach weg mit dem bürgerlichen Prinzip, sondern jetzt wird es komplett verwirklicht. Und in der Verwirklichung verstehen wir erstmal, wie viel Zeit brauchen wir. Wie viel Arbeitszeit müssen die Menschen beisteuern, damit wir ein gutes Leben führen können. So. Und die Hoffnung natürlich wäre sozusagen, Freizeit in einem großen Maßstab auszudehnen und durch die Freizeit, und das ist ja auch gerade schon gefallen sozusagen, ich meine, der Mensch ist trotzdem ein tätiger Mensch, so, ne? Darüber auch wieder Ideen zu entwickeln, die Sachen zu machen, die man gut kann sozusagen. Und die Idee ist sozusagen auch dadurch Gesellschaft weiterzuentwickeln und vielleicht auch neue Ideen zu bekommen sozusagen, was sind Konsumgüter, die ich gerne nutzen würde und wie kann ich sie möglichst effizient produzieren sozusagen so, ne? Also das nur, aber auch Kunst und keine Ahnung was, also das bekommt alles eine neue Qualität, die für uns undenkbar ist, deshalb definiert Marx auch nicht die höhere Phase des Kommunismus, aber sozusagen so ein bisschen so ein Anschein von, was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir Arbeitszeit so krass reduzieren könnten, dass man ja irgendwie viel Freizeit hat, in der man sich frei entfalten kann. So. Das so vielleicht so ganz kurz so dargestellt, die Idee sozusagen des Ganzen. ja, da in diesem Briefwechsel zwischen Habermas und Dutschke geht es halt voll viel darum, dass Dutschke kein richtiges Prinzip hätte, die SDS zu leiten, weil die sich nicht hinsetzen könnten, um was auszudiskutieren, wie es besser laufen sollte. Und auf dem letzten Bündnis gegen Preiserhöhung, es geht halt um Preiserhöhung, ich glaube, ich muss das nicht erklären, meinte eine Person, konsequent einfach würden dem Staat basically in den Arsch kriechen und Dinge verlangen, die wir sowieso niemals bekommen werden und wir müssen uns in die Anspruchsschiene schlagen und der Staat auch das gar nicht sagen. Und wenn man sich das Stimmungsbild in dem Raum angeguckt hat, hat man direkt gesehen, so alle Leute, die so nicht zur linken Ecke gehören, also die vielleicht ein bisschen älter waren oder mehr bürgerlich aufgetreten sind, haben schon so die Luft eingezogen. Und ich saß da schon mal so, würde das so gern sagen, ich weiß, wir diskutieren jetzt nicht mit dieser Person darüber, aber jetzt ist ja der richtige Kontext, um das einmal zu sagen. Hast du schon mal mit anderen Menschen politisch gearbeitet? Ich habe bei Adorno wirklich manchmal das Gefühl gehabt, so, der Mann hat in seinem Leben noch nie Menschen gesehen. So, er ist so theoretisch so extrem fordernd, obwohl man damit niemals die Menschen erreicht, die man erreichen möchte. Wir sind alle gegen Preiserhöhungen. Ich glaube, auch jeder Proletarier, ob du jetzt putzt oder gärtnerst oder mauerst, ist gegen Preiserhöhungen. Wir sind alle gegen Preiserhöhungen. Aber wenn du mit dem Konzept kommst, wir müssen den Staat stürzen. Das ist das einzige Richtige für den Staat. Würde es niemals passieren, dann sagen die alle, ja, nee, ich glaube, ich möchte den Staat nicht stürzen. Ich glaube, ich bin gerade ganz glücklich, weil diese Diskrepanz auch immer da ist von theoretischem Wissen, das in seiner Konsequenz zu etwas sehr Gutem führen würde und dieser Konsequenz als einzelnen Punkt. Und die Konsequenz wäre ja, wir stürzen den Staat und wir bauen eine neue Gesellschaft aus und alles wird viel besser und moral die Welt geht unter und so. Aber was man hört als Person, die sich theoretisch damit nicht auskennt, ist ja, hat sie gerade gesagt, moral die Welt geht unter? Das ist nicht das, was ich möchte eigentlich. Und deswegen finde ich halt auch diese Kritik, die Adorno an die ganze 68er-Bewegung stellt, ein bisschen bodenlos, elfenbeinturmmäßig, weil er sich bestimmt auch nicht dazu gesetzt hat, um darüber zu diskutieren, um zu sehen, dass die Leute bestimmt schon einen relativ konkreten Plan haben. Beziehungsweise der Plan sowieso immer erstmal damit beginnen muss, dass man andere Menschen darauf aufmerksam macht. Das ist scheiße. Und das hat Adorno zwar bereits erkannt, wie er zum Beispiel sagt, man soll armen Menschen kein Kleingeld geben, weil dann erlösen die sich nicht selber aus den Ketten, die ihnen die Gesellschaft auferlegt. Aber auf der anderen Seite sagt er dann halt solche Sachen über die 68er-Bewegung und kritisiert die für Aktionen, die, ja klar, das war auch gegen ihn, ich verstehe es, ich war auch persönlich beleidigt. Aber das hat halt, also ich finde halt, das war nicht so richtig, da würde ich keinen politischen Konsens einfach mit Adorno finden, weil er für mich da auch zu abgehoben ist. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, die man so allen Leuten, die jetzt anfangen, Politikwissenschaften zu studieren, an die Hand geben sollte. Und zwar, dass Theorie und der theoretische Kontext ist immer was Tolles, aber wenn du keine drei Leute findest, die mit dir da einsteigen, um dieses Buch zu lesen, dann hat das keine Konsequenz für dich. Dann solltest du vielleicht eher was Praktisches für dich. Danke. Ich stimme zum Großteil zu. Als ich Adorno gelesen habe, musste ich mich da auch doll durchkämpfen. Einfach jeder. Obwohl der akademische Hintergrund bei mir ist, einfach weil ich mein Abitur gemacht habe und ähnliches, ist es trotzdem unglaublich schwierig, da durchzukommen. Bei Marx habe ich auch quasi nach Hilfe gefragt, bei Leuten, die es schon gelesen haben. Einfach wenn man alleine quasi dabei sitzt, da kaum hinterher kommt, man sich dann auch fragt, ja wen, also klar, natürlich interessiert es mich, aber wer hat denn, wenn er eine 40-Stunden-Woche hat, noch Lust, sich hinzusetzen und sowas zu lesen? Und auf der anderen Seite, umso mehr ich lese und umso mehr ich dann auch meine eigene politische Meinung quasi ausarbeite, einfach weil ich dann diese theoretischen Aspekte dahinter verstehe oder auch einfach historische Kontexte besser verstehe, glaube ich, habe das vor allem auch so bei Linken, dass man das so bei anderen Leuten, die selber links sind oder selber anfangen, in so praktische Sachen reinzugehen, wie zum Beispiel so ein Bündnis, hapert es dann sehr an dem Verbreiten dieses Wissens, weil man sich dann selber, glaube ich, das hatte er ja auch irgendwo gesagt, ich glaube, das war ja auch das Zitat am Ende, dass man sich dann irgendwie selber überheblich sieht, weil man sich denkt, oh ja, ich habe ja all das Wissen, ich bin ja schlauer als die anderen. Und ich glaube, das ist so generell eine Kritik von mir an der linken Szene, dass man häufig ja, quasi irgendwo hingeht und man dann von einem erwartet wird, dass man sich schon unglaublich damit auseinandergesetzt hat, anstatt dass man dann einfach miteinander quasi lernt. Und ich finde, das sollte viel mehr gemacht werden, das miteinander sich hinzusetzen und das einfach dann miteinander zu lernen und zu diskutieren, weil viele theoretische Aspekte irgendwo sinnig erscheinen und bestimmt auch schlau sind und die Leute dahinter sich ja auch wirklich was gedacht haben, aber es ja auch theoretische Aspekte gibt von verschiedenen Theoretikern, die auch unterschiedliche Forderungen stellen. So, Marx ist ja quasi so die Person, die man mit Kommunismus im Zusammenhang sieht, Aber er war ja auch nicht der allererste auf der Welt, der sich Gedanken gemacht hat in die Richtung. Und vor allem finde ich in der Szene, dass viel zu selten auch über weibliche Kommunistinnen und Sozialistinnen geredet wird. Und außer jetzt Rosa Luxemburg, ich finde, die wird noch häufiger thematisiert. Und ich glaube, da muss man in der linken Szene einen Diskurs eingehen, dass man auf einer niedrigschwelligen Ebene dieses Wissen quasi in einfachen Worten übermittelt an die Leute, die das quasi brauchen. Die Leute, die das brauchen, sind ja die Menschen, die sich eigentlich von der Gesellschaft befreien müssen, eben die, die wir das Proletariat nennen. Deswegen finde ich das unglaublich wichtig, dass solche Bündnisse niedrigschwellig sind für diese Menschen, aber dann auch irgendwo der Raum geschaffen wird, auch den theoretischen Aspekt damit einzubringen, einfach weil man dann eine fundiertere Meinung sich, glaube ich, bilden kann und auch, wenn es dann zur Diskussion kommt oder zu eventuellen Forderungen, man sich irgendwo dran fassen kann und irgendwo drauf sich beziehen kann. Deswegen, ja, da wollte ich sagen, sehe ich voll mit dem, dass man irgendwo erstmal anfangen muss und dass man nicht sagen muss, oh, lest mal erstmal diese 7 Schinken, damit du überhaupt bei uns einsteigen kannst, weil das will keiner. Aber sehe trotzdem irgendwo, dass es wichtig ist, diese Bildung irgendwann zu erfahren, einfach weil man sie, nicht in solchen Kreisen sammelt, man sie jetzt auch nicht in der Schule sammelt. Deswegen. So ein Ansporn an alle, die schon gelesen haben, anderen Leuten es beizubringen. Also ganz kurz dazu, aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe bei Ihnen, die Kritik an der ganzen Bewegung ist so ein bisschen, dass es am Ende diese Theoriefeindlichkeit, wie er es nennt, so ein bisschen in Willkür auch und in Aktivismus eben mündet. Und da kann man, also ich glaube, es ist schon relativ gefährlich, jetzt richtig gefährlich zu sagen, ich habe mich mit Adorno noch nicht auseinandergesetzt, aber ich kann ihn da sehr gut verstehen eigentlich, wenn er, es gibt diese ganze Theorie dahinter, dann kommt eine Bewegung mit krass hohen Zielen, die dann wirklich gut, es waren jetzt nur Studenten, aber ich sage mal, es war jetzt keine Bewegung irgendwie, die jetzt, sage ich mal, klein war oder sowas, kommt daher und möchte das und das umsetzen. Und ist dann aus seiner Sicht, geht er mit einer kompletten Willkür ran und mit einer komplett unreflektierten Diskussionskultur und so weiter, was ich nachvollziehen kann. Also man kennt, glaube ich, diese ganzen Bilder mit diesen ganzen vollen Horrorsälen, wo Dutschke da vorne steht und dann irgendwas sagt, dann jubeln die Leute einem zu und dann geht so eine Massenbewegung auf die Straßen weiter. Und wenn er das kritisiert, ich finde das schon wichtig eigentlich, dass man dann sehr fundierte Theorie dahinter hat oder wenigstens dann die Leute, sagen wir mal, so ein bisschen einbindet eigentlich. Also, ja. Also vor allem würde ich, glaube ich, nochmal auf den Punkt kommen, was Kritik im Grunde ist oder was Kritik sozusagen auch im Marxismus sozusagen ist. Also Kritik ist grundsätzlich die Grundlage sozusagen der Fortentwicklung einer Bewegung. Also ohne das funktioniert sozusagen nicht. Also keine Ahnung, Thulin kann das mit Sicherheit besser ausführen, aber Marx hat im Grunde, das war Ausgangspunkt seiner gesamten sozusagen politischen Arbeit, zu kritisieren, was für eine Praxis sozusagen SozialistInnen zu seiner Zeit gemacht haben und das sozusagen zu analysieren und zu kritisieren und zu schauen. Und das ist immer der Punkt sozusagen, zu gucken, wohin wird euch das führen, wenn ihr das zu Ende denkt. So. Und das ist sozusagen... Oder auch den Widerspruch von Praxis kenntlich zu machen. Genau. So, ne? Aber auch sozusagen dieser Moment, sich zu gegenwärtigen, wenn ich etwas Bestimmtes tue. Ja, also heute sind wir auf so einem Stand als Linke, dass wir sozusagen oft nur an den Punkt kommen, wo wir bestimmte Dinge einfach von dem Staat fordern. Also sozusagen, ne, das ist der Stand, auf dem wir aktuell uns befinden. Also wir hätten gerne, dass mehr Menschen irgendwie, das sind alles super Ziele sozusagen, ne? Also Leute sollen bezahlbaren Wohnraum haben und dann möchten wir, dass der Staat Dinge irgendwie enteignet, was heißt, er kauft sie auf und wir dürfen dann da drin wohnen oder so, oder Menschen können da drin wohnen, oder dass er subventioniert, dass es ein günstiges Ticket gibt und so. Also das heißt, der gesamte Horizont linker Politik heute ist sozusagen auf dem Stand, dass wir den Staat anrufen. Was es halt mal gab, und das waren sozusagen Thulins Ausführungen auch nochmal sehr wichtig, es gab mal etwas anderes, was sozusagen eine marxistische Bewegung war, die ihre eigenen Strukturen hatte, die einen eigenen Horizont hatte und sozusagen nicht nur, natürlich haben die auch sozusagen in realpolitisch eingegriffen, aber die hatten auch einen Horizont, der darüber hinausgeht. Und das ist, glaube ich, sozusagen dafür nochmal wichtig. Und das andere, was ich sagen wollte, zu dem, was du auch nochmal meintest, also für die Proletarier irgendwie da draußen oder irgendwie, so hattest du es gesagt, ich meine sozusagen nicht, dass der Begriff deckungsgleich wäre, Proletarier Lohnabhängige, aber im Grunde, also solange ihr nicht irgendwie groß an Produktionsmitteln besitzt oder irgendwie sowas, dann seid ihr ein Teil dessen. Also auch Studierende sind ein Teil sozusagen dieser Geschichte. Also Proletarier sind nicht irgendwie Menschen, die da draußen irgendwo sind oder arme Menschen oder irgendwie sowas, sondern ihr seid ein Teil. Und ich kenne viele Studierende, die andere Vorstellungen hatten, und es gibt sehr viele Studierende, die dann sehr prekäre Berufe sozusagen ausführen. Genau, also das sozusagen nochmal zu diesem Punkt. Ich glaube, dass sozusagen die Lohnabhängigkeit heute weit, viel weiter fortgeschritten ist als sozusagen zu Adornos, zu Marx' Zeiten. Und vielleicht nur nochmal kurz zu den sozusagen Punkten. Genau, also seine Kritik vor allem daran ist ja nicht, dass sie was tun oder dass Menschen irgendwas tun, sondern dass sie sozusagen nicht auf die Bedingungen ihres Tuns reflektieren, warum sie das tun. Also sozusagen, oder beziehungsweise wohin das am Ende führen wird, wenn sie das halt weitermachen. Im Grunde sozusagen an der Stelle auch nochmal, dass sie selber sozusagen das Proletariat war von den Marxistinnen auserkoren, weil sie die Stellung im Produktionsprozess haben. Also wenn Marxistinnen, das erleben wir heute gerade aktuell wieder im Iran ganz gut, so, dann können halt Studierende auf die Straße gehen, das ist, wir alle sympathisieren, glaube ich, sehr damit. Wenn dann aber im Süden irgendwie die Ölraffinerien und die Fabriken stillstehen, hat das eine ganz andere Bedrohung sozusagen für die Herrschenden, als irgendwie die Studierenden, die auf die Straße gehen. Das heißt, die Stellung innerhalb der Gesellschaft. Und hier ist das sozusagen so, wenn Studierende dann auf die Straße gehen und Revolution machen, sie haben nicht die Stellung innerhalb der Gesellschaft sozusagen, um das zu machen. Also, so, ne? Es greift sozusagen an der Stelle nicht an. Deswegen resultiert daraus im Grunde ein scheinrevolutionärer Gestus, der marxistische Kategorien nutzt, aber im Grunde keine Praxis hat, die marxistisch wäre, weil marxistische Praxis hängt zusammen mit Massenorganisierung im Grunde, ne? Also mit einem großen Teil von Menschen, die sich zusammenschließen und sozusagen damit ihre Praxis auf eine andere Ebene liefen. Genau. Und genau, ja, zu den anderen Sachen sozusagen, Taktiererei statt Diskussion, das sind, glaube ich, Sachen sozusagen, da kann man relativ einfach anknüpfen. Ja, genau. Und vielleicht auch nochmal so zum historischen Kontext, weil du es gesagt hast, also es ist mega der Abfuck, das alles zu lesen, so kritische Theorie und so. Aber der Punkt ist sozusagen, also, oder warum uns das so verstellt ist, oder warum in der historischen Epoche Adorno so schreibt, wie er schreibt, das hat Gründe, ja. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die kritische Theorie im Prinzip arbeitet zu einer Zeit des Scheiterns der Weltrevolution und des Aufgehens des Ganzen in Stalinismus, Faschismus, Sozialdemokratie, beziehungsweise Sozialdemokratie nach dem Faschismus, nach dem Ende des Faschismus. So. Das heißt also, alles, was irgendwie links ist in seiner Zeit, wird entweder aufgesogen vom Stalinismus oder aufgesogen von Sozialdemokratie. Ja? Und die Frage ist also, und darüber sprechen Horkheimer und Adorno auch in den sehr interessanten, sehr empfehlenswerten Küchengesprächen, die sind auch auf unserer Leseliste mit drauf, da sprechen die halt im Prinzip drüber. Ne? Also sie sagen so, aber was müssen wir eigentlich machen? Wir sollten das kommunistische Manifest aktualisieren, wir sollten ein neues leninistisches Manifest schreiben. Und dann sagen sie im Gespräch, ja, aber das geht nicht. Also so, ne? Weil es würde missverstanden werden. Ja? Also entweder oder wen wollen wir damit adressieren? Ja? Entweder man adressiert die aufgesogen sind irgendwie vom Stalinismus, oder die halt irgendwie aufgesogen sind von Sozialdemokratie. Also wen wollen wir eigentlich adressieren? Ja? Das heißt also, sie sehen auch nicht wirklich die Möglichkeit, in dem Moment ArbeiterInnen zu agitieren oder so. Ja? Und ich meine, die kritische Theorie war jetzt auch nicht irgendwie, also ich meine, die haben an einer Uni gearbeitet. Ja, es waren halt irgendwie Profs und waren jetzt nicht irgendwie Agitatoren von einer sozialistischen Partei oder so. Weil das, was sozialistische Partei in Anführungsstrichen war in ihrer Zeit, war halt irgendwie entweder die SPD in ihrer Regression oder irgendwelche KPs der Dritten Internationale oder so. Ne? Und von daher sagen sie, nee, wir können kein leninistisches Manifest schreiben, so, weil das würde missverstanden werden. Das heißt also, wen adressieren sie in ihrer Zeit? Sie adressieren die Neue Linke. Sie adressieren Intellektuelle. Das sind Studierende, die bei ihnen gelernt haben. Und diese Studierenden, die bei ihnen gelernt haben, haben ihre Texte verstanden, weil sie haben bei ihnen gelernt. So, das heißt also, Adorno hat jetzt nicht die Texte für uns heute geschrieben, dass wir uns die jetzt fleißig durchlesen können und dann so verstehen, ah, so funktioniert Gesellschaft, sondern das war eine Intervention in die Studierendenbewegung, die maßgeblich von der kritischen Theorie mit beeinflusst war. So. Und von daher, ja, man kann sich mega drüber aufregen, aber wir müssen eben verstehen, das war nicht für uns geschrieben, ja, sondern das war für wen anderes geschrieben. Und deshalb ist diese Sprache wirklich schwer zu verstehen und so, ne? Aber ich sag mal, die Leute, die das damals gelesen haben und die bei ihnen gelernt haben, die haben verstanden, worum es geht. Also so, oder muss man sich so auch immer wieder vergegenwärtigen, ja, sozusagen, was auch die... Oder? Oder es war die Hoffnung, dass sie es verstehen, weil sie bei ihnen gelernt haben. Adorno hat gesagt, ich schreibe für eine Generation, die es noch nicht gibt. Ja. Er wusste ganz genau, das kann niemand verstehen in der jetzigen gesellschaftlichen Situation, aber er hat gehofft, irgendwann gibt es Menschen, die lesen seine Texte und verstehen, ah, so ist das gemeint und so sieht das schöne Leben aus. Ja. Ich möchte auch nochmal für die Leidenschaft plädieren. denn reine Theorie, wenn wir nur auf Theorie und Rationalität setzen, dann sind wir nur halbe Menschen. Ja. Ja, wir haben eine Vernunftbegabung, aber es wir hat er auch gesagt. Ein Hochleistungsapparat im Kopf, ganz toll, den sollen wir auch nutzen, aber wir haben Gefühle, wir haben Leidenschaften und wir wachsen über uns hinaus, wenn wir wirklich erfasst werden in unserer Gefühlswelt. Ja, und deswegen Mischung macht es, eine gute Mischung zu finden, und der schöne Spruch lautet immer, go with the flow. Ja, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn dich etwas dahin zieht, dann folge dem. Fange nicht an, erst tagelang zu reflektieren und der Moment ist vorbei, dann sagst du, oh, war ein cooler Moment, schade, hab ich verpasst. Ja, mein Kopf war nicht schnell genug, mich daran zu beteiligen. Und die 68er-Bewegung war eine Kulturrevolution, sie war keine Produktionsrevolution. Ich bin super glücklich, dass wir auf der Welt diese Revolution, diese Kulturrevolution hatten. Wir durften in Deutschland nicht in Wohngemeinschaften leben, bevor die 68er-Generation das nicht geöffnet hat und gesagt hat, natürlich wollen junge Menschen zusammen in einer Wohnung leben können. Was ist daran das Problem? Und aber die alte Norm, die alte faschistische Norm war Zucht und Ordnung. Ja, da dürfen doch nicht irgendwie junge Leute zusammen rumlottern da in einer Wohnung. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und die 68er haben das zerschlagen. Haben gesagt, natürlich können junge Leute zusammen in einer Wohnung wohnen. Und die dürfen sogar auch unterschiedliche Geschlechter in einer Wohnung wohnen. Das war der Kuppeleiparagraf, wenn ich als Vermieter jemanden, einen nicht verheirateten Paar, meine Wohnung überlassen habe, wurde ich als Kuppler, konnte ich vor Gericht gezogen werden und wurde verknackt als Kuppler. Ja, und das war alles vor der 68er-Bewegung und das hat sich durchgesetzt, dass wir ein völlig anderes Lebensgefühl aufbauen konnten, dass wir uns viel freier fühlen können. Ich stimme völlig zu, wir haben die Revolution im Sinne einer kapitalismusüberwindenden Situation nicht geschaffen, aber wenn ich tauschen sollte zwischen einer Zeit, wo Adorno den Text geschrieben hat und wie die Stimmung da war und die Stimmung, wie sie jetzt ist und welche Möglichkeiten ich habe, bin ich doch sehr, sehr froh, dass ich in diesen Zeiten lebe und viel mehr Möglichkeiten habe, jetzt drüber nachzudenken und mich jetzt weiterzuentwickeln. So, wie kommen wir denn mal aus diesem System des Kapitalismus hinaus, der immer deutlicher wirklich große Krisen hervorbringt, die nicht besonders witzig sind. Und deswegen nochmal ein großer Appell an die Leidenschaft. Die Mischung macht's, und das kann ich dann den gerade an der Uni auch nur empfehlen. Aber das, was ich so sehe, finde ich, ist die Mischung auch an der Uni angekommen. Nee, überhaupt gar keine Gegenrede. Und ich meine, genau das Verhältnis haben wir auch versucht darzustellen. Also deshalb schreiben wir, ne? Theorie-Praxis-Verhältnis. Ja. Er schreibt Marginalien zu Theorie und Praxis. Ja? Das heißt also, Adorno war jetzt nicht einer, der gesagt hat, hier am Tisch und nur Theorie, Theorie, Theorie. Nee, er hat auch das Problem gesehen. Er hat gesehen, dass das, was die kritische Theorie gemacht hat, problematisch war, weil es unzureichend war. Ja? Und von daher sozusagen Praxis hatte auch einen essentiellen Stellenwert. Aber, wie ich eben ausgeführt hatte, er sah die Praxis verstellt. Ja? Eben aufgrund dieser zeitlichen Verhältnisse und der Dominanzen, die es eben gab. So, ne? Und klar war die Hoffnung darauf, dass es irgendwann wieder die Bedingung der Möglichkeit für Praxis und damit auch einer vitalen Theorie gibt. So, weil auch selbst das, sie kritisieren auch ihre eigene Theorie, weil sie sagen, es ist unzureichend ohne eine Praxis. So. Und von daher gar keine Gegenrede. Und ich will auch nicht tauschen mit damals sozusagen. So, ne? Aber Genau, und trotzdem müssen wir eben schauen, oder ich meine, man kann schon einen kritischen Blick trotzdem drauf werfen. Wir sind gesellschaftlich vorangekommen in einigen Gebieten und die Frage ist aber, inwiefern ist es nicht auch völlig integriert worden vom Staat und Kapital? So, ja, wenn wir heute von Diversity-Marketing-Strategien hören und so, also der Kapitalismus hat das perfekt adaptiert. So, ja, und ich meine, okay, wir haben dadurch mehr Freiheiten, aber inwiefern wird nicht ja, ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis dadurch auch verlängert, weil der Kapitalismus das perfekt adaptiert hat? So, was halt. Ja, also es ist Fortschritt und Rückschritt irgendwie, ne? Also so würde ich sagen. Gleichzeitigkeit davon. Man muss, glaube ich, da auch nochmal sozusagen mit in die Rechnung hineinnehmen. Das sind KommunistInnen zu einer Zeit, in der sozusagen viele linke oppositionelle KommunistInnen in der Sowjetunion umgebracht oder irgendwie verschleppt werden. Sie selber in den USA im Exil in sogenannter, sie nennt es selber, Sklavensprache publizieren müssen. Was meinen Sie damit? Sie können nicht offen über Kommunismus sprechen. Sie sprechen von befreiter Gesellschaft und solchen anderen Codewörtern, weil dort sozusagen natürlich auch KommunistInnen verfolgt werden. So. Gleichzeitig sozusagen die vollständige Integration der SPD und der Arbeiterinnenbewegung in den kapitalistischen Staat in Deutschland nach dem Faschismus, nach dem Zerschlagen dieser ganzen Geschichte. Also sozusagen, ne, die schreiben einerseits aus einer Perspektive, Marcuse war als Soldat im Arbeiter- und Soldatenrat. Also das waren Leute, die waren mittendrin in der Revolution sozusagen in Deutschland und haben deren sozusagen vollständiges Scheitern erlebt. Und dann die vollständige Katastrophe und dann sozusagen als jüdische Intellektuelle im Exil. Also ich glaube, das gehört da alles mit rein. Und diese Exilanten, ja, die fliehen mussten, weil sie sonst ermordet wurden, kommen nach Deutschland zurück und treffen jetzt auf diese Studierende, die sie selber ausgebildet haben, im Grunde, durch oder inspiriert haben durch ihre Theorie, die ihnen dann sagen, haltet die Klappe. Ihr habt nichts zu sagen. Die Praxis hat Vorrang. Wer denkt, ohne Praxis zu werden, hat die Revolution verraten. Und das ist natürlich dann sozusagen ein Spannungsfeld, so, ne? Das entsteht, glaube ich, dass man sozusagen vor diesem Hintergrund auch betrachten muss. Und ich glaube, vielleicht kann man das einfach aus dem Text auch nochmal mitgehen. Wohin führt im Grunde sozusagen eine Bewegung, die nicht über ihre eigenen Bedingungen nachdenkt und reflektiert? Und endet sie nicht oft darin, tatsächlich sich auch massiv zu überschätzen? So, ne? Und über ihre Möglichkeiten und, ja, genau. Und damit im Grunde auch ihre eigenen Limitationen nicht zu entkommen. Ich wollte noch zu dem vorherigen Punkt, den du angesprochen hattest, etwas ergeben. Du meintest ja zum Beispiel, dass es natürlich schöner ist, jetzt in der Gesellschaft zu leben, als die Gesellschaft, die ja gerade eben angesprochen worden ist. Und dass es gleichzeitig ein Fort-, aber auch ein Rückschritt ist. Das ist ja, wenn man sich diese Art von Marketing anguckt, wie es zum Beispiel passiert während des Pride Months oder Black Lives Matter etc., dann wird es ja von kapitalistischen Unternehmen ja einfach nur dafür genutzt, um ihre eigenen Produkte anzuwerben, diese noch eventuell in einer Pride Edition noch teurer zu verkaufen, wie man es gesehen hat mehrfach. Und da haben natürlich Menschen, welche selber betroffen sind von diesem Problem, erstmal das Gefühl, dass sie irgendwie gesehen werden und akzeptiert werden. Aber wenn man sich das mal anguckt, das ist ja auch nur eine weitere Form der Reform, wie sie auch von den Gewerkschaften quasi eingesetzt wird. Und dann hängt es natürlich ab, welchem Bild man quasi innerlich folgt, ob das zu einer Revolution bzw. zu einer Änderung der Gesellschaft führen kann oder nicht. Aber das sorgt ja eigentlich nur dafür, dass die Menschen, genau wie bei Anpassungen jetzt vom Bürgergeld oder ähnlichen Systemen, wie zum Beispiel auch dem bedingungslosen Grundeinkommen, welches ich zum Teil kritisiere. Natürlich hilft es den Menschen in den prekären Situationen, in denen sie gerade stecken, aber es ist quasi nur eine Bekämpfung des Symptoms und nicht des Problems an sich. Und deswegen nutzen eben solche Parteien wie die SPD oder ähnliches solche Formate, um die Gesellschaft quasi glücklich zu halten, damit es eben nicht zu solchen Aufständen kommt. Und man sieht das jetzt ja auch in der jetzigen Zeit und auch an den Werten von der AfD, wie dann Menschen sich aber eben von radikaler Politik angezogen fühlen, nur eben von Rechter, nicht von Linker. weil sie vorgeben, eine richtige Lösung zu haben und darin endet das dann ja quasi entweder in, also das meinte ja Marx auch, wenn quasi der Kapitalismus ja in so, in so einem Endstadium ist, dass es quasi zur Revolution kommen sollte oder kommen muss, weil Menschen nicht, es nicht weiter aushalten können. Aber so wie man es jetzt sieht, kommt ja einfach nur der Faschismus wieder zurück, weil Menschen eine einfache Lösung suchen, wie sie aus ihrem Problem fliehen können. Und ich glaube, deswegen ist es schon irgendwie, wie du schon meintest, ein Rückschritt, aber auch ein Fortschritt, weil natürlich ist es in dem Moment gut, aber auf lange Sicht gesehen ist es nicht hilfreich, meiner Meinung nach. Das erinnert mich auch so ein bisschen an, was Luxemburg geschrieben hat, Rosa Luxemburg, Reform und Revolution, beziehungsweise Reform oder Revolution, wo sie, da geht es genau um diesen Revisionismusstreit, den wir heute auch angesprochen haben, so, wo sie im Prinzip sagt, einfach nur Reform zu trennen von Revolution bringt uns nicht weiter sozusagen, ne? Sondern das muss vermittelt miteinander sein. Es braucht unmittelbare Verbesserungen in der gegenwärtigen Zeit, aber es muss trotzdem immer vermittelt sein mit Revolution sozusagen. So, ne? Daran erinnert mich das gerade. Ja, es ist jetzt auch schon ganz schön vorangeschritten, die Zeit. Ihr habt geduldig zugehört. Habt ihr sonst noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Gern raus damit. Ja? Ich fand es ganz großartig, wie ihr das gemacht habt. Also ich hatte ja auch ein bisschen Angst, dass es, weil ihr so tief in dem Thema drin seid, vielleicht auch ein bisschen viel wird für die Erstis. Aber ich glaube, das kann man auch gut unabhängig verstehen. Und ich fand die Aufteilung, wie ihr das gemacht habt, einfach mega. Also dieses zum einen halt konsequent was zu hören und dann zwischendurch aber noch, nein, warte doch nicht nochmal tiefer ein. Das hat irgendwie so, ich weiß, ich habe eine Konzentrationsschwäche und es ist ganz schwierig für mich, dann konsequent dazuzuhören. Und das hat wirklich auch diesen Vorlesungscharakter, den man eigentlich ja in Vorlesungsräumen immer hat, halt auch richtig schön gebrochen. Und Leute, nächstes Mal ein bisschen größer schreiben und dann Dankeschön.